Mann, wie kannst du die Party nicht gut finden, wenn also die Musik ist doch wurscht am Ende. Ich hab so doch gesagt, dass ich die Party gut finde. Aber ich kann nicht mitfeiern. Du kannst doch nicht an der Ecke stehen, während 53-jährige Frauen so wahnsinnig viel Spaß haben und du eigentlich mittanzen natürlich musst. Ich stehe da und denke so, ey, geil, dass ihr Spaß habt. Ey, voll cool. Ey, voll die geile Party, super. Das ist doch ansteckend. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Muss man sehen Podcast. Hallo Johannes. Hallo Plor. Na, wie war dein Waterloo? Wir befinden uns offensichtlich noch mitten im Rom-Com-Month. Ja. Wir hatten nämlich letzte Woche 4 Hochzeiten und einen Todesfall. Heute haben wir eine Hochzeit und 4 Todesfälle. Musikalisch? Be with me. Also die Hochzeit ist ja klar, das ist das, was in dem Film zu sehen ist. Ja. Und die 4 Todesfälle haben sich aber so im Kontext des Films abgespielt. Und zwar haben wir einmal Pete Morrison, ein 27-jähriger Color Grader aus Bristol. Der ist bei der Post-Production von dem Film, den wir heute besprechen, an Überarbeitung gestorben. Oh Gott. Alfonso Di Macchio, ja. Pierce Brosnans Gesangslehrer. Mhm. Selbstmord auf der Kinotoilette während der Premiere. Das nächste war da tatsächlich etwas mysteriöser. Astrid Hengström, war die Agentin von ABBA zu der damaligen Zeit, die wurde in ihrer Schatzkammer tot aufgefunden, begraben von einem Berg schwedischer Kronen. Mhm. Und zuletzt Florian Bayer, ein 41-jähriger Filmkritiker aus Berlin, der bei der ersten Sichtung des Films vor Entzücken gestorben ist. Oh. Vielleicht war es auch ein Zuckerschock, Turbodiabetes, wir wissen es nicht genau. Wir reden heute über Mamma Mia aus dem Jahr 2008, das große ABBA-Musical. Und es ist ein Publikumswunsch. Es ist ein Publikumswunsch und ich glaube, wir dürfen nicht mal sagen, wer es war. Ein Publikumswunsch und die Person, die sich diesen Film von uns gewünscht hat, hat gesagt, oh Leute, ihr werdet doch garantiert ganz schrecklich über diesen Film reden. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt euch diesen Film aufgeben will, euch ollen Zynikern. Ich glaube, der Satz, der mir unterstellt wurde, dass ich ihn sagen werde, ist, dass sie alle in Greenscreen ersaufen, der schlecht ausgekiet wurde. Aber ich kann diesen Satz gar nicht so sehr sagen. Nee, überhaupt nicht. Es ist nicht Greenscreen, sondern wir haben hier wunderschöne griechische Kulisse vor uns. Zumindest in den Außenaufnahmen, muss man sagen, sind sie wirklich dort gewesen. Ja. In den Innenaufnahmen nicht so sehr. Da war so ein bisschen mehr Studio, was man auch manchmal ein bisschen mehr sieht. Ein bisschen mehr sieht, ja. Aber steigen wir einfach ein und ganz kurz so einmal Roundup. Worum geht's überhaupt und worüber reden wir heute? Also dann, Dancing Queen, Money, Money, Money, Super Trooper, Mamma Mia und natürlich Waterloo. Man muss kein großer ABBA-Fan oder 70er-Pop-Experte sein, um beim Hören dieser Songtitel ein paar harte Ohrwürmer verpasst zu bekommen. Zumindest ich, seitdem ich diesen Film gesehen habe, was immerhin schon eine Woche her ist, ertappe mich täglich dabei, irgendeinen ABBA-Hit zu summen oder zumindest so versucht zu singen. Naja, Mamma Mia aus dem Jahr 2008 ist die Verfilmung des gleichnamigen Musicals aus dem Jahr 1999. Eine bunte Rom-Com, die in Griechenland spielt und musikalisch von zahllosen ABBA-Songs weniger begleitet und viel mehr getragen wird. Im Mittelpunkt stehen Sophie und ihre Mutter Donna. Sophie steht kurz davor zu heiraten und sehnt sich danach, von ihrem Vater zum Altar geführt zu werden. Leider weiß sie von diesem nur, dass er eine Sommerromanze ihrer Mutter war und da laut deren Tagebuch aus dieser Zeit gleich 3 Typen in Frage kommen, werden diese auch, ohne von der potenziellen Tochter zu ahnen, zur Hochzeit eingeladen. Da Donnas ehemalige Bandkolleginnen auch auf der Gästeliste stehen, ist für eine Menge Tohuwabohu gesorgt und natürlich eine ganze Menge Tanz und Gesang. Und damit kommen wir auch schon zur Gretchen oder besser gesagt in diesem Fall zur Agneta-Frage des Films. Die Agneta-Frage. Johannes, bitte etablieren. Wie hältst du es denn mit ABBA und wie hältst du es mit diesem späten cineastischen Revival der schwedischen Pop-Ikonen? Also good for them. Also ich meine... Vor allem für ihre Brieftaschen. Genau. Ich gönne denen wirklich alles. Es ist vollkommen in Ordnung. Die dürfen gerne nochmal absahnen und sich nochmal... Ich glaube, ABBA ist vor allem durch dieses Social-Media-Bubble hochgekommen nochmal, weil ABBA viel lizenziert wurde für TikTok und für Instagram und so weiter, was man an Musiken so unter seine Short-Videos legen kann. Und das ist alles eingängige Musik, die man so problemlos da drunter legen kann, die das sofort irgendwie ein Video von einem traurigen Hund sofort ganz, ganz fröhlich wirken lässt, dass man das irgendwie überall drunter legen kann. Und dadurch sind die, glaube ich, auch nochmal hochgespielt worden. Also nicht nur so mit Tier, also in den 2010ern, sondern jetzt so mit TikTok und so weiter nochmal einen Schub bekommen. Hast du es gerade geschafft, deine Meinung zu ABBA zu sagen, ohne deine Meinung zu ABBA zu sagen? Ich bin beeindruckt von mir selbst. Toll, oder? Das ist so dieses typische Urteil, ich freue mich so für dich. Ja, genau. Toll, dass du deine eigene Band auf die Beine gestellt hast. Ich freue mich so für dich. Okay. Ist quasi freundschaftlich in, naja, ich mag deine Musik nicht wirklich. Wir müssen jetzt ausführlich über ABBA reden. Wir müssen über ABBA reden, auf jeden Fall. Über Agnetha, Björn, Benny und Anni, die gemeinsam mit ihren Initialen diesen Namen der Band bilden. Hm. Und die sich 1972 in Stockholm gegründet haben. Das ist nur ein Norweger dabei, die anderen sind Schweden. Ja. Ich weiß nicht, wie das zusammenhängt, wie die dazu gekommen sind, dass die den Norweger dazu geholt haben, aber na gut, okay. Skandinavischer Pop und ganz klar schwedischer Pop. Ja. Und die ist einfach mal eine der erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte. Ja, ist unglaublich. Über 400 Millionen verkaufte Scheiben. Bevor wir richtig reingehen, möchtest du Tee, Plor? Oh ja, bitte. Dann machen wir es uns richtig gemütlich. Ich gieße dir ein bisschen Tee ein und darfst mir mehr über ABBA erzählen. Oh Gott, jetzt muss ich ganz viel über ABBA erzählen. Dazu muss ich tatsächlich sagen, ich bin weder ABBA-Experte noch großer ABBA-Fan. Das habe ich nämlich die ganze Zeit gedacht. Ich habe überlegt, worauf dieses Gespräch hinauslaufen wird, dann während ich den Film geguckt habe, habe ich gedacht, kommen wir wenigstens irgendwie bei ABBA auf einen Nenner oder gibt es da irgendwie, sind wir einfach ABBA-Fans und feiern das Ding ab oder mögen wir beide ABBA nicht so sehr? Das ist, damit steht und fällt ja der Film ein bisschen. Ein bisschen auf jeden Fall. Also ich kann sagen, ich kenne von ABBA unglaublich viele Songs. Das wahrscheinlich gehört zu den Bands, die ich nicht sonderlich mag. Und zwar rein musikalisch als künstlerisches Urteil. Ich finde die nämlich auch mega sympathisch, die ganzen, also ich finde die alle vier total sympathisch. Total, oder? Das sind super geerdete Menschen, auch wenn du die hörst in heutigen Interviews, auch wenn sie, die wurden natürlich im Zuge des Films und seiner Fortsetzung nochmal immer mal wieder interviewt und so und gefragt, wie sie dazu stehen und wie sie das finden. Und das sind super geerdete, sympathische Leute, die man einfach schnell ins Herz schließt. Also deswegen, mein Urteil ist ein rein künstlerisches, musikalisches und es ist auch nicht so, dass ich sagen würde, ich hasse ABBA. Aber es ist erstmal, it's not my cup of tea. Okay, verstehe. Und das hängt einfach damit zusammen, dass ich grundsätzlich mit diesem Schlager-Pop aus den 70ern, dieser Übergang zwischen Schlager-Pop und Disco, der dann sehr eklektisch ist und alles drin hat, nicht so viel anfangen kann. Und dafür stehen aber ja vor allem so in ihrer Anfangszeit, ne? Also vor dem großen Hit, vor dem großen Album Waterloo und dem Gewinn des Eurovision Song Contest 1974, der sie dann wirklich extrem bekannt gemacht hat, haben die ja schon anderes Zeug gemacht. Mhm. Und die waren damals auch deutlich eklektischer unterwegs, als man heute vermutet. Die haben echt eine sehr wilde Mischung gemacht aus natürlich diesem Pop, den man dann von ihnen kennt, der wirklich bekannt geworden ist, aber dazu auch eine Menge Disco, eine Menge Zeug, was eher so Richtung Volksmusik geht, aber auch sowas wie so Proto-Hair-Metal, Glamrock mindestens, also irgendwie so zumindest so Bowie inspiriert. Die waren schon so ein bisschen all over the place, auch noch auf dem Debüt Waterloo, wo ich am meisten reingehört habe in der Vorbereitung für diese Episode. Ich habe alles nochmal gehört. Alter, ich hab ein bisschen Waterloo gehört und es war dann der Punkt, wo ich nicht mehr konnte, weil es ist wirklich nicht meine Musik und es ist auch, ich merke auch immer, dass ich so ein bisschen unangenehm berührt bin, weil mich die Musik auch, die ABBA hat Potenzial, mich zu nerven. Wenn ich zu viel ABBA höre, bin ich sehr schnell genervt davon. Ich habe mit dem ABBA, mit der Recherche jetzt ein tiefes Bedürfnis bekommen, mit dir den Muss man hören Podcast anzufangen. Ich bin sofort dabei. Ich bin total interessiert daran, obwohl ich eigentlich kein Musiker bin, nicht genug Ahnung habe von irgendwas, trotzdem darüber zu reden, wo die Grenzen sind, wo man Schlager ertragen kann, weil es genug Pop wird oder wo der Pop in Richtung Glamrock abgleitet und ob das gut ist oder nicht. Ich fand's total interessant, weil ich das Gefühl habe, dass Benny und wer auch immer das komponiert, die waren ja zu zweit. Benny und Björn. Jedenfalls habe ich das Gefühl, dass die immer wieder so in den späteren Alben gerade versuchen, den Schritt zu machen in andere Gefilde, eben in dieses Glamrock oder in andere, oder David Bowie, wie du David Bowie sagst, ne, das so in die Richtung. Und dann sieht man das, hört man das vor allem in den Intros, dann fangen die aber an zu singen und dann wird's wieder Schlager. Ja. Es ist so seltsam. Das Ding ist ja, dass sie tatsächlich, dass es am ehesten noch, ich weiß nicht, ob es wirklich so ein Gender-Ding ist, die Songs, bei denen die beiden mehr singen, und das haben wir vor allem auf den frühen Alben, also Benny und Björn, wo deren Stimmen mehr zu hören sind, die haben tendenziell, für mich transportieren die ein bisschen mehr Rock'n'Roll-Vibes. Ja. Wodurch es für mich so, und ich habe, wie gesagt, ich habe auch in Vorbereitung auf die Episode nicht so viel aber gehört, wodurch es für mich so eine Entwicklung gibt, weg von diesem Rock immer mehr und mehr zum Pop, auch mit so wirklich, es, tatsächlich, was ich gehört habe, so an späteren Songs, ich habe so das Gefühl, für mich wird es gefühlt immer schlimmer mit den Jahren. Ach so, okay. Es wird nicht besser, sondern ich finde aber tatsächlich ihren Highpoint im Jahr 1974 mit Waterloo. Oh, okay. Da bin ich nicht so drin. Wir haben uns für diese Episode auch eine Top 3 ABBA-Songs vorgenommen. Statt irgendwie eine Filmliste zu haben, haben wir diesmal eine Musikliste. Und wir müssen den Muss-Man-Hören-Podcast machen. Ich bin sofort dabei, dass wir uns jede Woche, jeder schmeißt dem anderen ein Album rüber. Ja. Und das hören wir dann. Oh Mann. Lass uns diesen Gedanken mal festhalten. Liebes Publikum, wenn ihr uns beide Kunstbanausen auch noch zusätzlich nicht nur über Filme, sondern über Musik reden hören wollt, schreibt uns. Ja, genau. Wenn ihr uns nicht schreibt, dann machen wir es einfach. Also schreibt uns. Haltet das ist an. Eine Drohung. Wenn ihr gerade vom Muss-Man-Hören-Podcast rübergeschaltet habt, das hier ist übrigens der Ursprung die dieser Geburtsstunde. Okay, aber zu den Top 3 kommen wir später. Wir versuchen erstmal ganz kurz aber so ein bisschen zu greifen, was sie gemacht haben. Und es war natürlich 1974 der Eurovision Song Contest, der damals noch Grand Prix de Revision de la Chanson hieß. Danke, dass du das ausgesprochen hast. Ich hätte keine Chance gehabt. Und wo sie mit Waterloo zum ersten Mal für einen Sieg von Schweden gesorgt haben. Mhm. Aber nicht der letzte Sieg. Schweden, es gehört jetzt mittlerweile tatsächlich zu den Top-Ländern, was Eurovision Song Contest betrifft. Die sind irgendwie nur so hinter Irland und Großbritannien. Ich kann es nicht sagen, weil ich wirklich kein großer Fan von diesem Contest bin, muss ich sagen. Bin ich auch nicht sonderlich. Und dazu müssen wir auch noch zu sprechen kommen. Na, auf jeden Fall hatten sie 1974, haben die das Ding mit Waterloo gerockt. Die haben den Vorentscheid gewonnen, nachdem sie im Jahr davor den Vorentscheid nicht gewonnen haben mit einem anderen Song. Und sind dann beim Eurovision Song Contest angetreten, haben da auch ordentlich abgeräumt, außer von England. Was offensichtlich ein Running Gag ist, die bis heute, wenn sie in England auf Tournee sind, stehen sie da und pöbeln erstmal das Publikum an, dass sie damals 0 Punkte gekriegt haben von England. Oh nein. Das hat offensichtlich Spuren hinterlassen. Und der Song wurde dann ein Welthit. Mhm. Und sie wurden auch große Stars. Und neben Schweden, vor allem in Deutschland tatsächlich. Deutschland hatte damals so einen Softspot für diese Mischung aus Pop, Disco und Schlager, die sie gemacht haben. Die sind schon vor dem Waterloo-Hit sind sie im deutschen Fernsehen aufgetreten. Mhm. Naja, auf jeden Fall haben sie dann erstmal abgeräumt und hatten riesige Erfolge und haben eigentlich in dieser Zeit auch so in den 70ern die ganzen großen Songs geschrieben, die man heute kennt. Sowas wie Mamma Mia, wie Dancing Queen. Und in der Zeit ist übrigens auch erst dieses Logo entstanden mit dem umgedrehten E. Okay. Und der Name ABBA ist ja auch, die hatten vorher noch einen anderen Namen. Aber da, also vorm Grand Prix haben sie sich dann schon umbenannt in ABBA. Und sie waren mords erfolgreich. Sie haben Turnieren gemacht, sie haben einen Film gemacht. 1978 kam ein Film raus, der offensichtlich so eine Pseudo-Doku war mit Schauspielelementen und einmal sie bei der Tour begleitet und dann irgendwie noch parallel irgendeine Geschichte erzählt. Und die waren groß und die waren ja alle verheiratet, also untereinander. Und das war allerdings tatsächlich, haben diese Ehe nicht gehalten. Die haben den Erfolg nicht überlebt. Ne? Oh. Die es gab Scheidungen und zwar 1980 haben sich Björn und Agneta getrennt und ein Jahr später haben sich dann Benny und Anni getrennt. Ich hoffe, ich habe sie jetzt richtig zugeordnet. Ja. Und die haben aber noch weiter Musik gemacht und offensichtlich haben sie auch teilweise in Songs ihre Trennung verarbeitet, so klassisch nach dem No Doubt Konzept. Ja. Scheint zu funktionieren. Ja. No Doubt hat mit Don't Speak auch den größten Hit ihrer Karriere, in dem Gwen Stefani einfach mal 3 Minuten wirklich, wirklich deprimiert ist darüber, dass sie von ihrem Freund verlassen wurde, der nebendran am Bass steht. Oh Gott. Und sich wahrscheinlich sehr awkward fühlt. Ja. Also, das unterstützt ein bisschen das blöde Klischee, dass Künstler nur dann wirklich gute Kunst machen, wenn sie leiden. Das möchte ich nicht gerne weiter nach vorne spielen, dieses Klischee. Aber in dem Fall stimmt's vielleicht. Genau. Und dann haben sie sich aber 82, haben sie sich dann letzten Endes doch getrennt. Also, sie haben gesagt, wir machen eine Pause. Ja. Und das war so eine typische, unbestimmte Pause, wie man sie öfter hat von Bands, die sich irgendwie verstritten haben. Diese Pause sollte sehr lange dauern. Bis 2021. Ja. Aber die Musik hat weitergelebt in unserem Herzen. Ja, wie schön. Sie waren irgendwie, also für mich waren aber tatsächlich auch immer so ein bisschen Sinnbild für den Eurovision Song Contest. Wenn ich an Eurovision Song Contest denke, denke ich zuerst nicht an ein bisschen Frieden, an Nicole oder an Gildo Horn mit Gildo hat euch lieb, sondern ich denke an ABBA. Okay. Das ist für mich einfach so die Quintessenz des Eurovision Song Contests, sowohl im positiven wie im negativen Sinne. Ja. Und aber sie hatten, es gab ein Best-of-Album 92, das sich unfassbar oft verkauft hat. Mm. Und dann 1999 eben dieses englische Musical, das zu einem der erfolgreichsten Musicals aller Zeiten gehört. Krass, oder? Unglaublich. Und eines der ersten großen Theaterproduktionen im Musical-Bereich vor allem, aber auch in anderen Bereichen, glaube ich, die vor allem weiblich geprägt wurden. Von der Produzentin, von der Regisseurin, von der Schriftstellerin. Ja. Wir haben da geballte Frauenpower und ich finde, das sieht man der ganzen Sache natürlich 100% an, das ist klar. Auf jeden Fall, total. Und ist eines der schönsten Beispiele dafür. Männliche Produzenten haben immer gesagt, das funktioniert nicht, da geht keiner rein, das will keiner sehen. Und das ist endlich mal so weit gewesen, dass man sagen konnte, nope. Schau's dir an, es ist mega erfolgreich. Ja. Das Problem ist ja, dass dieses Klischee immer wieder aufgewärmt wird und vor allem in den Chefetagen eine große Rolle spielt. Ja. Und vor allem in den Chefetagen, nicht in den Chefinnenetagen. Mhm. Und wir haben es ja auch jetzt, das beste Beispiel letztes Jahr, der Barbie-Film, ne? 2023. Ja, genau. Total für die weiblichen Nerds, für die, nicht für die Jungs, die Nostalgie für Teenage Mutant, Ninja Turtles und He-Man haben, sondern für die Mädchen, die Nostalgie, für die Frauen, die Nostalgie für Barbie haben. Ja. Und ein riesiger Erfolg. Und aber in 2 Jahren wird man es wieder vergessen haben und wieder wird irgendeine Frau mit irgendeinem weiblichen Film darum kämpfen müssen, das zu machen. Ich hoffe, dass das langsam irgendwann aufhört, aber es ist ja seit 2008, seit dieser Film rauskommt, immer noch so gewesen. Und deswegen fühle ich mich gerade so schlecht, weil wir sind jetzt 2 Dudes, die offensichtlich gleich auch anfangen, über diesen Film herzuziehen oder zumindest in bestimmten Aspekten über diesen Film herzuziehen. Und das ist mal natürlich gucken, so ein bisschen dreckig, weil... Wenn du so dreckig werden willst. diese Frauenfilme... diese Frauenfilme... Die kriegen es dann voll ab, die kriegen es voll auf die Fresse von der eben auch größtenteils männlichen Kritikerschaft. Mm. Und das ist halt auch echt hässlich, weil es gibt für Männer Dinger, die irgendwie albern sind, die so drüber sind, weil sie halt so diese Bedürfnisse befriedigen, diese nostalgischen Bedürfnisse und auch so dieses Kind im Manne. Mm-hmm. Die kriegen deutlich weniger auf die Fresse als das Ganze von Frauen und für Frauen. Ja. Und das zieht sich durch die Pop- und Filmgeschichte und das ist einfach scheiße. Das Publikum war immer männlich. Es wurde immer für Männer... Also das Publikum war nicht männlich, aber nein, in den Köpfen war das Publikum männlich. Genau, in den Köpfen. Und wenn du einen Transformers hast, der niedere Instinkte bedient und die Leute dann versuchen, so Kategorien wie toll ist denn die Action in diesem Film aufzumachen und auf der anderen Seite Mamma Mia in Grund und Boden stampfen und keine Kategorien aufmachen, nach denen man das beurteilen kann, sondern einfach sagen, ist halt scheiße. Ja. Also das finde ich so richtig dämlich und so richtig, richtig absurd chauvinistisch. Total. Wollen wir jetzt unser ABBA machen, unsere Top 3 machen? Oder ja, natürlich, wir sind bei ABBA. Wir müssen unsere Top 3 ABBA machen. Okay, wie gesagt, meine Liste ist voll langweilig. Ich habe viel zu wenig ABBA gehört. ABBA fällt mir echt schwer zu hören. Ich habe aber 3 Songs gefunden, mit denen ich was anfangen kann. Ich habe, Moment, ich muss kurz durchzählen. Du hast 20 Songs, du hast einen Top 10. Ich habe eine Top 25. Alter, okay, pass auf. Dann arbeiten wir meine Top 3, die wirklich lame ist, ganz schnell runter. Und dann darfst du mir einmal erzählen, was für geile ABBA-Songs ich verpasst habe, weil da sind bestimmt ganz viele Songs drin, die ich hören sollte. Es ist nicht so, dass ich der große ABBA-Fan bin, das muss ich dazu sagen. Eigentlich bin ich's nicht. Aber ich habe mich jetzt da durchgehört und irgendwie ist es interessant, weil das alles so verschmilzt zu einem Ball von so Schlager-Pop und ab und zu mal kommt sowas hoch und du denkst dann, huch, okay, was passiert denn hier? Oh, hier passiert was. Und das sind ja auch die Songs, die berühmt geworden sind, ne? Super Trooper und so weiter, die gehen wirklich aus diesem, weiß nicht, wann ihr das letzte Mal ABBA-Album komplett gehört habt, aber da entsteht wirklich so ein Mousse. Und dann muss man durch diesen Mousse erstmal durch, um wirklich die Spitzen zu erwischen. Aber es sind immer wieder Spitzen dabei und da bin ich wirklich Eindruck, dass ein paar Spitzen dabei sind, die wirklich, wow, okay, cool. Jetzt hast du schon meine Dishonorable Mention genannt. Ich finde Super Trooper ist für mich so das Schlimmste, was ABBA je gemacht haben. Ich finde den Song... Aber der hat wenigstens, aber das machen wir gleich, wenigstens Struktur. Ja. Mach mal deine Top 3. Okay, meine Top 3 ist wirklich langweilig. Also ich hab als Honorable Mention Dancing Queen und es wird nicht viel spannender. Mhm. Platz 3 ist Waterloo. Ich musste den einfach aufnehmen. Ich finde, es ist wirklich ein guter Pop-Song, okay. Der unfassbare Ohrwurmqualitäten hat, der total gut ins Ohr geht. Ja. Und ich kann absolut verstehen, warum der 74 gewonnen hat und warum der irgendwie beim Publikum gesessen hat. Und wenn ich ihn heute höre, ich habe halt total schnell einen Ohrwurm davon. Ja. Und die Melodie ist einfach verführerisch, die ist einfach sexy. Ich meine, es ist ein bisschen blatt, aber ich mag dieses, wir machen eine historische Allegorie auf meine romantische Niederlage. Ist süß, find ich irgendwie witzig. Obwohl die Franzosen natürlich damit ganz schön zu kämpfen haben. Also es ist schon ein bisschen gemein, das so. Auf jeden Fall, aber so ist es. Hey, ich stehe zu eurer Geschichte. Pech, liebe Franzosen, ihr hattet diesen kleinen Typen. Okay. Platz 2, der einzige originelle Platz in meiner Liste. Okay. Watch Out, der Glamrock-Song von ABBA, der auf Waterloo drauf ist. Okay. Und ich finde es vor allem witzig. Den habe ich auch drin, ja. Der kommt nach Honey Honey. Honey Honey ist einer von diesen ganz schrecklichen ABBA-Songs. Das ist nämlich einfach nur klebrig, bunt und Zucker und für Dreijährige gemacht, gefühlt. Und dann ist es so Honey Honey und ding ding und dann geht aus und dann kommt auf einmal setzt der Bass ein und das Schlagzeug und es kommt dieses Watch Out und du denkst kurz, shit, also es reicht nicht für Bowie. Ja. Und man sagt ja, es reicht für Jazz, aber es reicht in diesem Fall nicht für Jazz und es reicht auch nicht für Rock'n'Roll, aber es ist irgendwie ganz geil, weil es so voll rausgerissen ist. Ja, ich habe Honey Honey und Watch Out tatsächlich auf meiner Liste nebeneinander stehen. Oh. aus unterschiedlichen Gründen einfach. Oh, ich bin sehr gespannt. Aber drauf. Weiter unten in der Liste, tatsächlich ziemlich weit unten. In der Liste, muss man sagen. Honey Honey gehört für mich zu diesen ABBA-Songs, weswegen ich ABBA nicht mag. Mm. Es ist einfach, es ist mir zu kindlich, niedlich, süß. Ja. Platz 1, einfach weil es mich emotional am ehesten catcht, ist The Winner Takes It All. Ah, okay. Und Björn hat damit offensichtlich seine Scheidung mit Agnetha verarbeitet. Angeblich hat Agnetha geweint, als sie das Ding im Studio gelesen hat, weil sie direkt wusste, worum es geht. Oh. Obwohl es so ein bisschen abstrakt ist und nicht so konkret wird, aber es ist schon klar, es geht um verflossene Liebe und den Verlust von einem geliebten Menschen, und aber sehr allgemein, universell. Und Agnetha hat das aber direkt verstanden, hat angeblich im Studio geheult. Ich finde, wie sie das singt und wie das gespielt ist, das hat natürlich diesen Pomp, diese Melodramatik von den Musical-Abba-Nummern, die so ins Musical-esque gehen. Fast schon opernhaft, aber es wirkt auf mich sehr ehrlich, die Emotionen, die in diesem Song drin sind. Und vielleicht ist das auch was ich bei ABBA oft vermisse, dass die emotionalen Songs für mich, dass die mich, also ich kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie unehrlich sind, das ist Bullshit, aber dass sie mich nicht packen, dass ich nicht sagen kann, da ist für mich wahre Emotion drin. Mhm. Aber in Winner Takes It All ist es anders, da spüre ich diese Emotionen und die nehme ich mit. Das muss ich sagen, Winner Takes It All hat fast das, was ich bei David Bowie bei Heroes habe, so dieses Gefühl von Größe. Yeah. Ne? So dieses, ich will das in die Welt hinausschreien und ich will, dass das eine Botschaft ist, die man, was heißt Botschaft, aber es ist etwas, was man wirklich groß, mit großen Gesten verbinden kann beim Singen und was einen erfüllt, wenn man es singt. Ja. Lehnen wir uns zurück und genießen die Top 25 ABBA-Songs von Johannes Franke. Nein, ich werde das Ganze ganz anders angehen. Meine wirklichen Top 3, da haben wir einfach zwei gleiche. Da bin ich wirklich mit Winner Takes It All und mit Dancing Queen, aber noch mit auf Platz 1 When All Is Said and Done, den ich wirklich sehr, sehr gut finde. Ist auf dem Album The Visitors und der hat mich ganz unverhofft erwischt, weil ich dann schon so ein bisschen in diesem Brei versunken war, während ich das gehört habe alles und dann gedacht habe, jetzt kann hier nichts Überraschendes wirklich kommen. Und dann erwischt er mich, obwohl ich die ganzen Balladen eigentlich gar nicht gut finde. Ich finde, aber ist kein guter Balladen-Produzent. Irgendwie funktioniert das für mich nicht, weil die alle viel zu sentimental sind. Wenn du dir das letzte Album von 2021 anhörst, da ist die Sentimentalität auf eine andere Art und Weise drin und so tief drin, dass ich keinen einzigen guten Song finde. Oh, also für mich guten Song finde. Viel zu sentimental, das ganze Album. Vielleicht sind die sogar technisch noch ein bisschen besser, aber dafür sind sie formelhafter und deswegen auch haben sie auch nichts mehr. Das finde ich ein bisschen schade. Auf jeden Fall finde ich, When All Is Said and Done, vom Text her und dann, wie die Entsprechung in der Melodie funktioniert zum Text, total gut. Also den würde ich auf Platz 1 setzen. Finde ich toll. Ansonsten muss ich zu ABBA einfach so generell so ein paar Takes mal rausbringen. Mamma Mia, Money Money sind alle super, die haben auch eine Geschichte und dann denkt man sich, okay, den habe ich so oft gehört, vielleicht ist es auch nur Stockholm-Syndrom, haha, Stockholm, Schweden, dass ich die irgendwie toll finde und man hat da irgendwie, was verbindet man was damit? Deswegen kann ich schwer beurteilen, ob die wirklich gut sind, weil die so ein bisschen untergehen, eigentlich, wenn man ehrlich ist, in dem Brei. Aber die sind trotzdem so viel gespielt, dass man den Song so gut kennt, dass man es noch unterscheiden kann. Aber ich finde, aber hat erst in den letzten beiden Alben in den 70ern, bevor sie sich dann irgendwann getrennt haben, Anfang der 80er, verstanden, dass ein Song Textur braucht. Die sind alle vorher, die letzten beiden Alben haben das besser drauf, aber die sind alle vorher in einem, die nehmen nie Atem zwischendurch. Da geht der Text von A nach Z durch und dann geht die Melodie ganz gefällig durch und es gibt keine Harmonie, die mal ungewöhnlich aufgelöst wird. Das sind alles Sachen, die völlig vorhersehbar enden. Also melodisch ist da einfach keine Textur drin, wenn ihr versteht, was ich meine. Und in den letzten beiden Alben, deswegen lohnen die sich anzuhören, hat das irgendwie gelernt. Irgendwie haben sie es hingekriegt, da wirklich Songs zu strukturieren und zu komponieren, wo man auch Ecken und Kanten hat, wo man sich festhalten kann und dann mal was wie dramaturgisch passiert innerhalb des Songs. Und deswegen ist bei mir eben viel in der Liste von den letzten beiden Alben einfach aufgetaucht. Aber natürlich ist Waterloo dabei und so, ne? Our Last Summer finde ich nämlich tatsächlich auch ganz gut. Und Gimme, Gimme, Gimme ist toll. Es gibt einen, den ich einmal rausstellen will. I'm a Marionette. Bin eine Marionette aus dem Album The Album. Den ich tatsächlich auch sehr gut finde, der auch eine Überraschung war, weil ich eigentlich damit gerechnet hatte, dass das auch so ein Song ist, der im Brei untergeht. Ich glaube, ihr habt nur was von meinem ganzen Gelaber, wenn ihr einfach auch die Songs dann zwischendurch mal hört und versucht nachzuvollziehen, was ich meine. Aber da wir ein Filmpodcast sind, werde ich das nicht ausdehnen. Ich möchte noch eine Empfehlung loswerden. Hört euch Wer im Wartesaal der Liebe steht an. Ich finde es großartig. Die haben ja die Songs auch auf Deutsch, Französisch und Spanisch rausgebracht. Mm. Was sehr seltsam ist. Und dann gibt es eine Version, die heißt Wer im Wartesaal der Liebe steht. Ja. Die ist sehr, sehr schlageresk. Also kann man schon den Pop gar nicht mehr richtig raushören. Es ist nur Schlager eigentlich. Gerade wenn es auf Deutsch ist. Und aber hört euch das an, das ist so toll. Das ist echt fies, diese deutschen Übersetzungen. Das ist halt auch so ein 70er-Ding, ne? Wenn du bei Ilja Richter auf der Bühne stehen willst, dann musst du gefälligst Deutsch singen. Ja. Das ist immer ein deutsches Fernsehen. Und ja, wenn du in Deutschland Platten verkaufen willst, dann musst du halt auch auf Deutsch singen. Ja, ja, ja. Übrigens, dass die Waterloo auf Englisch gesungen haben, das war, stand nicht fest von Anfang an. Das gab auch eine schwedische Variante. Ja, die finde ich auch ganz gut, muss ich sagen. Oh, ich weiß nicht. Ich finde, sie ist komisch abgemischt. Also ja, vielleicht auch, weil ich das Original, also nicht das Original, sondern das, was gesungen wurde. Gibt es da nicht eine US-Version, die dann immer rauf und runter gespielt wurde? Weil das war ja auch nochmal ein extra Mix. Genau. Es gab so verschiedene Mixe davon. Aber die hätten das fast auf Schwedisch gemacht, weil damals war das alles andere als gewöhnlich, dass KünstlerInnen in Englisch singen. Normalerweise haben die beim Eurovision Song Contest in ihrer Landessprache gesungen. Ja. Und das ist ja, wenn wir uns mal anschauen, wie das so in den letzten Jahren gelaufen ist, auch in der deutschen Debatte, ist das ja bis heute Debattenpunkt, dass gesagt wird, warum singen die denn auf Englisch? Die sind doch ein deutscher Beitrag. Ja. Ich kann mich noch erinnern, dass das zu den wenigen Erfolgreichen, die es gab, zum Beispiel Lena Meyer-Landrut und Max Mutzke, die beide so aus dem Stefan Raab-Lager kamen, wurde das unter anderem kritisiert, dass sie zu sehr nach englischem Pop klingen und also auch vom Text her. Was soll's? Ja, das ist einfach Bullshit. Ja. Und dann gibt's so Songs, wo ich Respekt vor habe. Ne? Slipping Through My Fingers habe ich tatsächlich großen Respekt vor. Der Song ist sicherlich gut. Er ist nur nicht my cup of tea. Ja. Also man sieht, das ist strukturell und so weiter, textlich und vom Song her, vom Writing, sehr gut gemacht. Aber er ist mir zu balladig, es ist nicht mein Ding. Ja. Ist so, ne? Bei Chiquitita muss ich immer mir vorstellen, wie sie an eine Banane singen. Aber das ist vielleicht... es gibt wirklich komische Titel, komische Texte und dann auch noch diese komische Musik, wo wirklich so alles harmoniert. Und das ist für mich halt so nicht nur Honey Honey, auch jetzt Money Money Money. Ja, genau. Das kommt halt auch dazu, dass diese Texte so oft wirken, als ob sie einfach nur I do, I do, I do, dass sie einfach nur diese Repetition sind, um die Musik zu begleiten. Und da könnte auch eine Kunstsprache stehen. Das muss gar kein Text sein. Wo du sagst, I do, I do, I do. Ich muss an die Beatles denken, an die schnulzigen, schlechteren Sachen von den Beatles. Da reicht das tatsächlich ran von der Qualität her. Oh, nee. Doch. I do, I do, I do. Habe ich auch ein bisschen Respekt vor, muss ich sagen. Weil das musst du erstmal hinkriegen, so schnulzig und so. So fast schon Anfang der Beatles, ne, dieses Ding irgendwie hinzukriegen, dass du diesen Schlager hast, wo sie alle andocken können, ohne dass es inhaltlich irgendwas tut. Das Problem ist halt, du hast wirklich dann so das Gefühl, deswegen kann ich auch wahrscheinlich, wir haben vorhin festgestellt, wir können die Texte von ABBA nicht. Ja. Also ich wahrscheinlich, weil der Text so egal ist. Weil ja, der aber Text vielleicht so Musik. Vielleicht kommt bei I Do, I Do, I Do irgendwas ganz Tolles, Weltbewegendes vortextlich. Ich weiß es bloß nicht, weil ich nicht gewillt bin, darauf zu hören, weil die Melodie das andere, also die Musik ist nicht so geschrieben, dass man das will. Ja, ich meine Bands, die sowas wie Super Trooper geschrieben haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das da vom Text mehr kommt. Aber wo wir von Respekt vor ABBA reden, wo ich tatsächlich auch Respekt habe, ist die Art, wie sie ihre Songs dann produziert haben. Mhm. Weil ich habe so einen Softspot für dieses pompöse, übertriebene Layer aufeinanderlegen. Ich bin großer Fan von Prog-Rock aus der Zeit. Und ABBA haben was Ähnliches gemacht. Die haben halt auch gesagt, okay, dann packen wir da noch einen Mellotron rein, dann machen wir da noch ein paar Streicher, dann muss da noch ein bisschen was rein und dann haben wir plötzlich diesen Mix. Ja. Oh, da sind 20 Spuren übereinander. Mhm. Und es ist schon, es hat was, weil es halt einfach so eine Dichte erzeugt. Ja. Und ich mag das bei Prog-Rock mehr, weil sich das einfach ein bisschen gewaltiger, ernster anhört. Mhm. Aber zumindest diesen Grundgedanken, wir machen Musik, die mehr ist. Ja. Ja, es ist schon irgendwie ganz geil. Okay. Zum Abschluss möchte ich euch die Version von Doris Day einmal von Thank You for the Music anempfehlen. Doris Day als Schauspielerin, und das werden wir im Film auch merken, gibt dem Ganzen andere Dinge, als ABBA das im Original kann, weil die Leute von ABBA sind keine Schauspieler. Die können nicht so Gefühle mit reinlegen oder wollen das vielleicht auch nicht, weil es poppig sein soll, als Schauspieler sich das leisten können, wenn sie sagen, ich mache jetzt eine Version davon. Und Doris Day hat eine ganz, ganz tolle Version davon gemacht, finde ich. Okay, cool. Also das könnt ihr euch auf jeden Fall mal anhören. Es gibt ein tolles Klavier am Anfang und sie singt das mit viel mehr Hintersinn, als ABBA das tut. Du hast dich jetzt durch die gesamte Diskografie gehört von ABBA. Was ist denn dein finales Urteil? Muss man hören? ABBA, man muss jemanden finden, der einem sagt, wo die Perlen sind. Weil sonst ist man wirklich im Brei versunken, muss man schon sagen. Als Service können wir ja auch, wenn du nicht die ganze Liste jetzt durchgehen willst, die Liste, deine Top 25 der Perlen können wir ja gerne in den Beschreibungstext vom Podcast hauen und dann könnt ihr euch einmal durchhören und durchklicken. Liebe Leute, das war der Muss man hören Podcast für diese Woche. Wenn ihr wissen wollt, welches Album mir Johannes nächste Woche aufgibt, bleibt dran. Ansonsten euch eine schöne Woche. Johannes, dein Satz? Tom Waits. Es wird Tom Waits geben. Oh, was von Tom Waits? Ah, das ist gemein. Closing Time vielleicht? Ich würde ja... Also eigentlich ist doch das beste Album, oh Gott. Fuck, Leute. Bone Machine, oder? Es tut mir leid. Nee, nicht Bone Machine. Bone Machine ist gar nichts. Das ist etwas jünger, Anfang der 90er. Okay. Leute, wir besprechen den Film noch, versprochen. Ja, wir machen das. Keine Sorge, ihr habt nicht in den falschen Podcast geschaltet. Wir mussten jetzt nur einmal Rain Dogs. Natürlich musst du mir Rain Dogs reden. Rain Dogs, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, genau, wir reden noch über den Film. Lass uns diesen Punkt einfach abschließen. Hast du irgendeinen Jingle, den du spielen kannst? Ich werde irgendwas machen. So, willkommen zurück im Film, wo wir jetzt endlich mal darüber reden werden, wie Meryl Streep diesen Film mit 200% Power durchrockt. Darf ich gleich rein? Oh nein, Moment, nein. Ich habe einen Einstiegssatz. Ja, bitte. Und zwar von Stellan Skarsgård, der gesagt hat: It was absurd to ask me to be in a musical. I can't sing. I can't dance. You're so right. And then I saw it was also Pierce Brosnan and Colin Firth. And they can't sing and dance either. So I felt a little safer there. Ich finde es ein super Satz. Und auf das passt super 100% auf diesen Cast. Meryl Streep. Ja. Ist ja die Protagonistin, über die müssen wir ja auf jeden Fall reden. Meryl Streep ist eine fantastische Schauspielerin. Danke. Meryl Streep habe ich ganz oft und auch in diesem Film das Gefühl, Mann, die ist viel zu gut dafür eigentlich. Weil sie spielt das so. Ja. Sie ist in dieser albernen Show. Ja. Und spielt das mit voller Power. Und sie hat diese, ey, ich meine, es gibt keinen großen Konflikt oder so, mit dem sie sich rumschlägt, sondern es geht wirklich um so, ach ja, und jetzt bin ich wieder in Verliebt und so weiter. Aber sie spielt das mit so viel Tiefe und so viel Leidenschaft. Ja. Aber zum Thema 200% Rocken möchte ich einmal sagen, Christine Baranski. Ja. Die einzige in diesem Film, die singen kann und die eine Hammerleistung abliefert. Christine Baranski kennt man eventuell als Nerd, als männlicher Nerd, was sonst als Mutter von Leonard Hofstadter aus Big Bang Theory. Und sie ist eine von den Freundinnen von Donna. Ja. Und spielt hier ein Vamp. Ja. Sie krallt sich dann auch irgendwann einen 20-Jährigen. Beziehungsweise er will gerne, aber sie lehnt ihn ab. Ja. Was ich wichtig und wesentlich finde. Okay, halten wir fest, ein 20-Jähriger verfällt ihrer Genialität. Mhm. Und sie sagt so, naja, pass mal auf hier. Auf jeden Fall, sie kann singen. Ja. Sie kann richtig gut singen und sie spielt auch noch eine verdammt charismatische Figur, während Meryl Streep... Amanda Seyfried kann auch singen. Moment, wer die Tochter spielt. Achso, ja, die kann auch singen, genau. Während Meryl Streep halt so... ihr Gesang ist nicht schlecht, ne? Meryl Streep ist einfach Meryl Streep ist einfach Meryl Streep und das reicht eigentlich schon. Ja, ja. Aber sie spielt halt vor allem. Und sie ist zu gut für dieses Setup. Ja. Deswegen würde ich behaupten, es meiner Meinung nach ist eigentlich Christine Baranski die Figur, die diesen Film rockt. Um das mal so einfach mal so oben als Grundrahmen zu sagen. Okay, ich möchte bloß erklären, was ich mit 200% in Meryl Streep meine. Ich meine nicht nur, dass sie den Film rockt, das tut sie meiner Meinung nach. Ich finde, dass sie 200% ihrer Fähigkeiten reinbringt. Und das sind halt 100% zu viel, wie wir mathematisch wissen. Ja, auf jeden Fall. Ganz klar, also wir haben mathematisch diesen Film gelöst. Das ist schon mal voll gut. Das heißt, sie könnte, ihr Schauspiel würde für 3 Filme vielleicht reichen, also 300%. Sie ist so gut. Ihre Emotionen sind so glaubhaft. Aber so groß auch. Ja, ich identifiziere mich mit einer 50-jährigen Hotelbesitzerin, die verzweifelt ist, weil ihre 3 ehemaligen Ferienromanzen aus Griechenland dazu Gast zur Hochzeit. Das ist meine, ich identifiziere mich direkt mit ihr. Und das liegt nicht daran, dass ich irgendwie da einen Annäherungspunkt hätte, sondern einfach nur an Meryl Streep. Und eigentlich müssen wir fast gar nicht mehr sagen. Wir können den Podcast eigentlich beenden an der Stelle. Der große Verdienst dieses Films und Meryl Streep in diesem Falle ist, dass wir uns nach wie viel? 120 Jahren Film endlich mal mit einer 50-jährigen, mittelalten Frau identifizieren. Als 20-jähriger Mann, als 30-jähriger Mann, als 40-jähriger Mann und nicht sofort aufschreien und sagen, um Gottes Willen, ich habe keine Identifikationsfigur. Obwohl, das tun so auch Leute, aber egal. Gut, ohnehin. Das ist, ich habe den Film mit meiner Freundin geschaut. Ich hab ein Mädelsabend gemacht. Oh, schön. Ich wollte mit ihr wirklich, ich habe gesagt, wir müssen ein Mädelsabend machen. Habt ihr Prosecco getrunken? Und wir haben Berliner Weiße mit Rot getrunken, mit rotem Schuss, mit Himbeer. Es gab Alkohol. Ja, es gab Alkohol und gab so ein Alkoholmixgetränk, das vor allem auch süß ist. Also es hat schon irgendwie gepasst. Ich muss warnen, guck den Film bitte mit Alkohol. Das ist wichtig. Ja, das ist ganz wichtig. Auf jeden Fall habe ich mich auf Mädelsabend eingestellt und wir haben sehr viel gelästert. Wir waren sehr zynisch während dieses Films. Ich habe die Erlaubnis, im Podcast ein bisschen zu erzählen, wie auch die Emotionen meiner weiblichen Begleitung bei diesem Film waren. Okay, das ist gut. Aber wir konnten uns darauf einigen, dass wir es total geil finden, dass in diesem Film einfach mal mittelalte Frauen im Mittelpunkt stehen. Ja. Dass sie nicht ältere Frauen spielen müssen, sondern dass sie Frauen genau in dem Alter spielen müssen. Und dass sie im Mittelpunkt stehen und dass sie die wesentlichen Handlungsträgerinnen sind. Ja. Dass die Männer entweder egal sind oder Eye-Candy. Oder Eye-Candy, ja. Und dass es einfach mal geil ist, wirklich so. Also in dem Sinne kann ich durchaus, hey, man kann diesem Film ein feministisches Moment geben, ohne das überzuinterpretieren. Das ist dadurch. Absolut. Und weißt du, was das Tolle ist? Es ist nicht der Film, der dann nur sagt, ihr seid nur Eye-Candy und oder ihr könnt uns gestohlen bleiben, wer braucht schon Männer, scheiß drauf. Das ist der Film auch nicht, sondern er lädt die Männer ein, in diese Silliness, die dieser Film hat, absolut einzusteigen und sich meinetwegen Schwimmflossen anzuziehen und auf dem Steg rumzutanzen und einfach Spaß zu haben. Bei dieser Party mitzumachen. Genau, die Party wird von den Frauen angestoßen. Auf jeden Fall. Und die Männer dürfen mitmachen. Und die weiblichen Figuren haben alle mehr Profile als die männlichen Figuren. Ja. Aber das ist halt auch so eine Konstante, die wir sonst im männlich dominierten Kino haben, genau. Dass Frauen kein Profil haben. Ja. Wir haben letzte Woche, als wir über 4 Hochzeiten und einen Todesfall geredet haben, auch darüber geredet, dass im Rom-Com oft so ist, dass Frauen nicht so wirklich profiliert sind und die Männer viel mehr Charakter und viel mehr Tragik und so weiter kriegen. Und hier ist es umgekehrt. Mhm. Hier haben wir 3 Frauen, 3 mittelalte Frauen, die alle irgendwie Profil haben, die Charakter und Persönlichkeit haben, während die Männer halt dadurch definiert sind, dass der eine schwul ist, der eine Abenteurer ist und der dritte nicht singen kann. Entschuldigung. Ich werde darauf noch sehr oft zu sprechen kommen. Oh nein. Oh. Also, wollen wir erstmal Meryl Streep zu Ende abhandeln? Meryl Streep Donna, also. Sie ist großartig. Ich finde sie ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz toll. Und ich finde es ganz, ganz toll, dass sie das überhaupt gemacht hat. Sie hat damals die Musical-Version, die Stage-Musical-Version gesehen. Das war kurz nachdem der 11. September passiert ist. Ja. Die Flugzeuge da reingerast sind in die Zwillingstürme in New York. Und dann hat sie dieses Ding gesehen und hat einen riesigen Dankesbrief an die Cast, an das Cast geschrieben, hat gesagt, vielen Dank, dass ihr das gemacht habt, wir brauchten dringend so eine tolle, aufmunternde Unterhaltung und hat denen da irgendwie Honig ums Maul geschmiert. Die haben den Brief sogar irgendwie vervielfältigt und rumgeschickt, also der Brief ist berühmt geworden. Wenn Meryl Streep mir so einen Brief schreiben würde, würde ich genau das auch machen, ich wäre so schnell am Kopierer. Ja. Oh, das ist süß. Und dann ist er bei den Produzenten gelandet, die dieses Musical dann in einen Film umwandeln wollten und haben gesagt, ja, wenn die so begeistert war, dann fragen wir sie doch mal, ob sie dabei sein will. Und Meryl Streep kann spielen, das sehen wir in diesem Film. Natürlich. Was hältst du denn von ihrem Gesang? Okay, dann gehen wir gleich mal auf den Gesang. Betrifft auch andere, aber vor allem sie. Der ist nicht so, wie ich mir das bei einem Stage-Musical vorstelle. Wenn ich diesen Gesang live vor Ort in einem Musical gesehen hätte, gehört hätte, hätte ich gesagt, vielleicht empfehle ich es nicht weiter. Ja, weil es einfach zu schwach ist. Es ist einfach nicht für ein Stage-Musical passt es, reicht es nicht. Aber wir haben ja einen Film vor uns. Ja. Und das Wichtige, das Wesentliche, was sie viel gemacht haben, ist, dass sie in diese Songs, in die Studioversion der Songs, die sie aufgenommen haben, reingeeased sind. Dass Meryl Streep vorher 2-3 Zeilen schon so ansingt, live. Und da hört man, dass sie vielleicht nicht immer so 100% auf dem Punkt ist, ne? So. Aber es gibt dem Ganzen einen Charme und auch eine Realitätsnähe, die der Film sonst nicht aufmacht. Ich wollte gerade sagen, Realitätsnähe in diesem Film zu sagen. Es ist schon hart. Aber ich weiß, dass der Film sonst nicht kein Deut auf Realität gibt. Aber ich finde, dass das sehr, sehr charmant ist. Was mich tatsächlich irritiert hat, ist, dass die Regie war Phyllida Lloyd, die auch das Musical inszeniert hat. Ja. Und das merkt man ganz oft beim Spiel. Also total. Wir haben dieses typische Overacting, was man von Musical-Bühnen kennt. Dieses, genau. Wir spielen nicht für die Kamera, sondern wir spielen für ein Publikum vor der Bühne. Mhm. Das ist auch okay. Also es gibt viele Musical-Filme, die das machen. Ja. Es ist halt sehr irritierend, dieses exaltierte Spiel zu sehen von der Bühne. Mhm. Aber dann Gesang zu hören, der halt überhaupt nicht diese Musical-Atmosphäre trägt. Und das ist bei Meryl Streep. Meryl Streep ist tatsächlich die einzige in dem Film, bei der es mir nicht so negativ aufgefallen ist, weil Meryl Streep hinter diesem exaltierten Musical-Play eben doch Meryl Streeps Oscar-reife Leistung kriegt. Ja, immer wieder Oscar-reif ist, egal was sie spielt. Ja, ja. Und deswegen ist es mir bei ihr nicht so störend aufgefallen, weil ihr Spiel halt einfach so verführerisch gut ist. Ja, ja, ja. Und deswegen kann es auch einen Charme entwickeln. Und deswegen entwickelt es bei ihr auch am ehesten Charme. Man hört, dass sie nicht diese Musical-Stärke hat im Gesang, aber bei ihr funktioniert das Zusammenspiel von Gesang und Schauspiel. Ja. Weil sie macht so ihr Ding draus. Und also Kudos, dass sie das geschafft hat. Wie gesagt, die haben den Gesang aufgenommen und dann gespielt während des Films. Das heißt, es ist kein Live-Gesang. Es gibt ja auch Musicals, gerade in den letzten Jahren, wo sie es anders gemacht haben, wo wirklich live am Set gesungen wurde, was ich total geil finde und total spannend. Das geht aber nur mit Leuten, die es wirklich können. Genau, das geht nur mit Leuten, die es können. Oder wenn du sagst, die Gesangsleistung ist nicht das Zentrale, das Wichtige, sondern es geht eher um, bei Les Miserables war das ja so ein bisschen, was sie da gesagt haben, wir legen eher Wert auf was anderes und ja, ihr werdet euch daran gewöhnen müssen, in diesem Film gibt's schrägen Gesang. Mhm. Und bei Meryl Streep passt es einfach zusammen und sie hat das, obwohl das Playback ist, hat sie das total gut geschafft, das so rüberzubringen, dass es sich anfühlt, zumindest bei ihr, als ob das am Set irgendwie entstanden wäre, als ob sich das natürlich aus den Emotionen entwickelt hätte. Plo, ich muss dich ganz kurz aus dem Film rausreißen. Ich war in Dänemark und die Tradition hat es, dass ich dir was mitbringe. Oh ja. Oh, fantastisch. Ich freue mich so. Ich übergebe dir hiermit etwas, was ich am Flughafen, wie wir das besprochen haben. Auf jeden Fall Flughafen muss sein. Es muss am Abreise- oder Anreiseort, also Flughafen oder Zug oder so, billiger Schrott, den man nicht gebrauchen kann. Während ich das hier auspacke, kannst du dir mal erzählen, wo du genau warst in Dänemark? Und ich war in Kopenhagen und habe mir ganz viel Tivoli angeschaut, was ein krasser Freizeitpark ist, von dem ich überhaupt nicht erwartet habe, dass da mitten in der Stadt so ein riesiger Freizeitpark ist mit richtig guten Rides. Es ist unglaublich. Und jetzt bin ich gespannt, was Flo da auspackt. Ich meine, ich weiß, was es ist, aber... Es ist... du hast mir gesagt, wie es heißt. Es ist ein Kühlschrankmagnet. Ja. Und zu sehen sind die Häuser aus dieser berühmten Ecke aus Kopenhagen, wo alle Häuser bunt sind am Wasser. Wie heißt das? Hafen? Nyhavn. Also der neue Hafen. Der neue Hafen. Fantastisch, sehr schön. Das sieht fast handbemalt aus. Ja, aber es ist also der billigste Scheiß überhaupt. Ne? Also. Großartig. Das kommt auf jeden Fall, das kriegt einen Ehrenplatz an meinem Kühlschrank. Schön. Geil, danke dir. Aber der Magnet wirkt tatsächlich so, als könnte er halten. Er kann was, Bei diesem Billigschrott ist es ja meistens so, dass du es dran klatschst. Ja. Und dann schiebst du ein Blatt runter, dann geht's noch. Und dann kommt ein zweites Blatt. Ne? Du hast so, keine Ahnung, zwei Rechnungen oder so. Ja, so. Und dann fällt es schon ab. Oder es rutscht langsam über die nächsten Wochen das runter. Ist fies. Und jedes Mal, wenn du drauf guckst, denkst du, oh, manchmal schiebst du es nochmal hoch. Ja, genau. Okay. Gut, Johannes, vielen Dank. Total cool. Gerne. Okay, und dann gehen wir wieder zurück in den Film. Aber wenn wir schon dabei sind bei dem Thema, eine große Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich wahnsinnig wichtig finde und mit dir klären möchte. Will man in einem Musical, Filmmusical, lieber einen schlechten Sänger, der aber guter Schauspieler ist, oder lieber einen schlechten Schauspieler, der aber guter Sänger ist? Ich kann bei Gesang, bin ich deutlich unkritischer als bei Schauspiel. Weil ich finde, so mal daneben zu hauen bei Gesang und mal ein bisschen schräg zu singen, das stört mich nicht so sehr, wie beim Schauspiel daneben zu hauen. Das ist, glaube ich, so ein persönliches Ding. Ja. Weil ich mag auch tatsächlich Musik, bei der mal ein bisschen schräg gesungen wird. Ich mag es, wenn mal eine Stimme wegbricht. Wenn es auch mal einen kleinen Fehler gibt, das ist angenehm. Das finde ich, kann zur Musik dazugehören. Ja. Und deswegen bin ich da deutlich nachsichtiger mit dem Gesang als mit dem Schauspiel. Und deswegen würde ich sagen, ich will lieber einen guten Schauspieler oder eine gute Schauspielerin, die nicht so gut singen kann. Ja, okay. Weil das Stage-Musical macht's anders. Ja. Stage ist eindeutig der Fokus auf Gesang. Ja. Wenn du irgendwo ins Stage-Musical gehst, dann weißt du hast gute Sänger dort. Dann weißt du aber auch, dass unter Umständen du niemandem auch nur ein Wort abnimmst. Ja. Also, dass du keiner ist von denen vielleicht, wenn du Pech hast, ein guter Schauspieler. Es gibt so ein paar tolle Beispiele von Leuten, die das beides super hinkriegen. Kristen Chenoweth und so weiter, wie die großen Größen am Broadway zum Beispiel heißen, ne? Die haben ja viel auch für Fernsehen machen dürfen oder für Film. Aber du musst dich oft als Regisseur entscheiden, ne? Und in diesem Fall haben sie sich halt fürs Schauspiel entschieden. Und jetzt frage ich mich, wenn sie sich jetzt fürs Schauspiel entscheiden, warum geben sie ihnen nicht genug zu spielen, wenn sie schon sagen, wir wollen Schauspieler haben? Absolut. Das finde ich schon seltsam. Und das ist was mich bei diesem Film grundsätzlich gestört hat. Ja. Ich bin ja auch nicht der größte Musical-Fan. Ich mag es aber, wenn Musicals ein bisschen mehr Pacing haben zwischen Gesang und Handlung. Und dieser Film hat kaum Handlung und fast nur Gesang. Also er stolpert ja geradezu von einem ABBA-Song zum nächsten. Und du hast das Gefühl, es ist kaum Handlung zwischen den einzelnen Stücken. Und was auch immer passiert, soll eigentlich nur zum nächsten ABBA-Song weiterleiten. Ja, ja, ja. Und dann auch noch so, okay, wie kriegen wir diesen Song da reingepresst? Und dann schaffen sie es trotzdem nicht, Waterloo in die Handlung reinzufädeln, obwohl sie schon extrem überdehnen, wie sie es schaffen, diesen Songtext auf diese Situation zu packen. Und der Film, ich habe jetzt gesagt, natürlich, ich würde eher einen guten Schauspieler oder eine gute Schauspielerin bevorzugen. Ja. Aber in so einem Setup, in so einem Film, wo eigentlich nur gesungen wird, ist vielleicht das andere besser, aber dann muss ich auch sagen, okay, so das stört mich auch tierisch, das nervt mich einfach, dass da so Song auf Song folgt. Und ja, dann willst du wahrscheinlich eher einen Sänger hören oder eine Sängerin, aber das hätte es für mich auch nicht gerettet, das hätte mich trotzdem genervt. Weißt du, ich glaube, die einzige Figur, an der ich sagen kann, okay, das rechtfertigt sich, dass sie hier eine Schauspielerin haben, ist Meryl Streep, weil sie das mitbringt, wo ich sage, okay, das ist der Mehrwert gegenüber dem Gesang. Bei allen anderen Figuren, selbst bei Colin Firth, und es tut mir sehr leid, gibt es keinen Grund, nicht einen Sänger zu nehmen. Ja, das stimmt schon. Und gerade auch so, ja, sie haben, also, Elephant in the Room, Pierce Brosnan. Ich war wirklich schockiert. Ich finde, man kann so über sehr vieles hinwegsehen, was so an einem Film so nicht so gut gemacht ist, wenn wir zum Beispiel vom Greenscreen reden und so, weil das trägt sich irgendwie mit. Aber ich habe Pierce Brosnan gehört, wenn er zum ersten Mal singt, und dachte, oh, ich bin kein Gesangsexperte. Und ich bin ein wirklich schlechter Sänger. Ja. Aber ich saß da und war wirklich schockiert, dass das durch die Quality Control gegangen ist. Also das Interessante ist ja, die Töne von der Tonhöhe stimmen. Er kann einen Ton halten, beziehungsweise der Computer konnte seinen Ton dann entsprechend halten. Ich habe aufgeschrieben, um diesen Witz einfach mal zu droppen, der größte Konflikt dieses Films ist Pierce Brosnan gegen das Autotuning. Beide verlieren. Beide verlieren, ja. Nein, der Zuhörer verliert. Es tut mir leid. Ich kann bei Pierce Brosnan, wenn wir schon bei ihm sind, ich kann es nicht verstehen. Ich hätte, egal ob er nicht singen kann, aber er spielt auch nicht das, was ich will. Ich will nicht Pierce Brosnan dort haben. Ja. Das ist die einzige große Fehlentscheidung dieses Films, finde ich. Er macht sehr viel auf eine richtige Art und Weise falsch. Sagen wir es so rum. Aber Pierce Brosnan ist einfach auf allen Ebenen die falsche Entscheidung. Ich hätte viel lieber Bill Nighy gesehen, der ja eigentlich vorgesehen war zwischendurch mal, dass er einer von diesen dreien Männern ist. Aber Pierce Brosnan, um Gottes Willen, er spielt das nicht, er singt das nicht, er kriegt das nicht zusammen. Ich glaube, das große Problem ist, dass Pierce Brosnan eine bestimmte Art von Charme hat und eine bestimmte Art von Charme gewohnt ist zu spielen. Mhm. Und das mit dem Gesang zu verbinden, hat er nicht drauf. Er weiß nicht, wie das geht. Ja. Er kriegt das nicht zusammen und er kriegt diese Art von Inszenierung, diese Campy-Inszenierung dieses Films, kriegt er nicht gegriffen. Er weiß nicht, was er spielen soll und deswegen funktioniert das einfach überhaupt nicht. Ich bin echt kein Pierce Brosnan-Fan. Ich finde, das ist kein guter Schauspieler. Ja, vielleicht ist er auch tatsächlich wirklich kein guter Schauspieler. Das kann sein. Und ich finde auch, ich sehe irgendwie, wieso er so einen spezifischen Charme hat, der offensichtlich bei 40- bis 50-Jährigen funktioniert, weil er hat so einen Charme der alten Schule. Mhm. Irgendwie so ein alter Gentleman, aber da gibt es halt viel charmantere als ihn. Ja. Das kommt halt dazu. Er trägt ihn irgendwie mit, aber eher so der Charme der alten Schule für die gelangweilte Mittelschicht. Und du redest gerade von 40- bis 50-Jährigen, aber du redest von deiner Sicht auf die 40- bis 50-Jährigen, als du Mitte 20 warst. Ich bin 40 bis 50. Shit. Du bist 40 bis 50. Und als er diesen Film gedreht hat, war er 55. Ja, ja, also ja, ich glaube, die Leute, die du meinst, sind jetzt... Ist eher so 60. Eher so 60. Oder eher so 70. Auf jeden Fall, es ist, also er holt mich mit seinem Charme nicht ab. Mhm. Dann holt er mich mit seinem Schauspiel nicht ab, weil ich einfach finde, dass er nicht besonders gut spielt, weil er auch einfach blass ist. Die Figur hat natürlich auch überhaupt kein Profil, außer dass sie in Donna nach wie vor verliebt ist. Das ist das große Problem, ja. Und dann kommt dazu, dass sein Gesang aber wirklich hart ist. Also wirklich hart an der Schmerzgrenze. Es war mir, ich hatte wirklich so ein Peinlichkeitsgefühl, als ich das gehört habe. Ja. Und ich bin jemand, dem es nicht peinlich ist, betrunken Karaoke zu singen und jeden Ton daneben zu hauen. Der ganze Film ist doch wirklich, deine Tante oder deine Mutter singt mit dir zusammen betrunken Karaoke. Voll, und darauf habe ich voll Bock, aber nicht, dass Pierce Brosnan daneben steht. Und deswegen muss ich sagen, Pierce Brosnan hat diesen Film richtig, richtig runtergezogen. Ja. Und vor allem eben, weil er auch von den dreien, die als Vater in Frage kommen, die gewichtigste Rolle hat, weil seine Romanze mit Donna wieder aufgelegt wird. Und diese ganze Romanze hat halt auch für mich null Chemie gehabt. Null. Die haben sowas von gar keine Chemie. Das ist wirklich, wirklich schlimm. Wir müssen einmal über den schlimmsten Moment des Films reden. Hast du einen schlimmsten Moment im Kopf? Ich bin gespannt, ob wir den gleichen haben. Ich glaube, du denkst jetzt an die Kapelle, wenn sie zur Kapelle gehen und wo er sie für sich gewinnen will und The Winner Takes It All. Fängt dann an mit The Winner Takes It All, ja. Die arme Meryl Streep. Die muss, wie lange ist der Song an der Stelle? 3 Minuten irgendwas oder vielleicht 4 sogar? Ja, roundabout. Es ist so schlimm, es tut mir so wahnsinnig leid, weil sie das alles tragen muss. Sie hat ja ein paar andere Songs, die sie trägt über längeren Zeitraum, da hat sie viel zu tun. Aber bei diesem Ding, die stehen nur am Fuße dieses Berges oder auf dem Berg. It's so awkward. Es gibt nur diesen fucking Sonnenuntergang da hinten und Pierce Brosnan, der nichts anderes zu tun hat, als sich ab und zu mal die Stirn zu kratzen und komisch zu gucken. Mehr gibt's da nicht. Und sie muss das alles rocken und irgendwie sich einen Wolf spielen und sie gibt wirklich 200, 300, 400%. Und es tut mir wahnsinnig weh beim Gucken. Ja, ich finde, es ist wirklich ein schrecklicher Moment. Vor allem, weil halt das Problem ist, also es gibt ja einen Original-Videoclip davon, wie Agnetha das singt. Und tatsächlich macht Meryl Streep so ein bisschen die Agnetha. Die steht nämlich auch nur da und bewegt sich nicht viel und singt das. Mhm. Aber in diesem Moment haben wir ja eigentlich, das ist der große Konflikt. Ja. Da geht's um diese, um ihren Schmerz, um seinen Schmerz, um dieses Verletztsein. Was ich nicht richtig verstanden habe übrigens, keine Ahnung. Ich habe den Song, seine ganze Tiefe und Dramatik nicht, hat sich für mich nicht gezeigt in dem Moment. Und er steht so awkward vor ihr. Ja. Also es ist auch wirklich steif, es ist wirklich schlecht, ja, es ist so falsch platziert und eigentlich, also der Song, der braucht in diesem Moment irgendeine Form von Dynamik, von Bewegung. Ja. Und es ist wirklich, ich bin ganz bei dir, es ist schmerzhaft, es tut mir weh und es hilft halt auch nicht, dass sie da irgendwie so platziert ist und versucht, dieses Agnetha-Ding zu machen, dieses mit wenigen Bewegungen, gleichzeitig große Bewegungen zu machen. Es ist wirklich nicht gut. Und es tut mir total leid, wie sie da steht, einfach allein gelassen von allen, ne? Ja. Sowohl von Pierce Brosnan ist, also von der Regie und von der Kamera und von der Requisite. Von allen allein gelassen. Und man sieht es ihr auch an, dass sie allein gelassen ist. Absolut. Aber ich finde, dass sie mit alles, was sie macht, immer mit einem Stückchen Würde macht. Ja. Und das große Gegenbeispiel, das gute Gegenbeispiel, ist, wie sie da auf dem Dach, wo die drei Männer da in dem Dachboden sind, wie sie da, sie hat sie gesehen und singt da sich auch ein Wolf. Sie ist auch allein und sie muss auch Zeug, aber sie macht das so gut an der Stelle, dass ich voll mit ihr mitgehe. Es kommt dir natürlich voll entgegen, dass Mama Mia an der Stelle auch einfach ein dynamischerer Song ist. Ja. Und dass sie so dieses, dass sie in diesem Song sehr viel mehr spielen darf, sehr viel mehr mit Dynamik spielen darf. Mit genau. Es ist einfach auch eine Slap, es ist neben einem Song, es ist halt auch einfach eine Slapstick-Nummer, wenn sie die ganze Zeit mit sich selbst kämpft, ob sie nochmal da reinguckt. Übrigens, das haben wir mehrmals in diesem Film, totale Überinterpretation, aber wirklich süße Überinterpretation von den Lyrics von diesem Song, wie sie halt über dieses Mama Mia und Here I Go Again und nochmal gucken und nochmal looken und und das da sind sie. Das ist wirklich witzig. Ich fand's generell, das ist natürlich, das ist so ganz groß mein Urteil auch als nicht so großer ABBA-Fan. Ich habe gemerkt, dass sich die Songs bei mir sehr schnell abgenutzt haben. Das heißt, mir hätte es gereicht, wenn die Songs alle gekürzt worden wären, wenn es weniger Gesang wäre. Und das zieht sich durch den ganzen Film. Aber tatsächlich habe ich die Songs von Meryl Streep, obwohl sie nicht die beste Sängerin ist im Film. Mhm. Und es gibt auch eine Lieblingsperformance für mich, die nicht sie ist. Ich ahne welche und ich hoffe, dass wir die gleiche haben. Wir haben die gleiche. Bei ihrem Gesang ist es mir am wenigstens negativ aufgefallen. Ich finde, es gibt diese Nummern, auch dieses Money, Money, Money. Ja. Wenn sie durch diese Stadt dann geht und darüber singt und was, da funktioniert das irgendwie. Wo ich das noch am schwächsten finde, muss ich sagen, von den Songs von ihr. Weil das da irgendwie, das ist nicht gut inszeniert. Das ist, da versuchen sie dynamisch durchzugehen, aber irgendwie finde ich vom Timing her funktioniert es nicht ganz 100%. Ich fand das nett. Wenn du ein griechisches Dorf hast, das eine Frau verfolgt und dir vorwirft, dass sie nicht mit Geld umgehen kann, dann hasst du mich einfach. Das ist mein Thema. Ich finde auch grundsätzlich den Gedanken gut. Ich finde bloß manche Entscheidungen so. Aber das ist so Nitpicking, das ist so Blödsinn, weil dieser Film das nicht verdient hat, irgendwie zu nitpicken. Weil ich finde, nur natürlich um das hat dieser Film Nitpicking verdient. Film wurde gemacht, um von Männern in unserem Alter genitpickt zu werden. Ich finde, dieser Film, nur um das zwischendurch mal zu sagen, wir haben sehr viele Kritik an diesem Film, aber ich liebe es und ich bin 100% dafür. Ich bin da, sitze da, hab meinen Alkohol in der Hand und kreische alles mit und singe alles mit und lache mich kaputt über den noch so kleinsten blödsten Gag und auch über die Campiness, die dann vielleicht nicht bewusst witzig ist oder sowas. Pass auf, da muss ich jetzt kurz aus meiner Seherfahrung reden. Ja. Wie gesagt, mit weiblicher Begleitung. Ja. Die da auch öfter moniert, dass wir so sehr testosteronhaltige Filme gucken und jetzt haben wir einen Frauenfilm. Yay. Und dann sitzen wir da und es geht los und haben beide unser Bier in der Hand und freuen uns und sprudeln und so. Ja. Und dann geht es los und nach 5 Minuten sagt sie, ich kann das gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Oh nein. Diese Mädchen, die sich da auf die Hochzeit vorbereiten und die ganze Zeit giggeln und in das Tagebuch gucken. Natürlich, und es ist wirklich schlimm. Und es ist wirklich hart. Und ich sitze da, danke, dass du es sagst. Ich habe mich schon so schlecht gefühlt. Ich dachte, ich bin so ein sexistisches Arschloch, dass ich hier sitze und die ganze Zeit denke, was für ein Mist, was für ein Rotz. Und weißt jetzt habe ich hier so meinen weiblichen Token, der sagt, ist total schlimm. Ich wollte gerade, verdammt, jetzt hast du mir den Wind aus dem Segeln genommen. Ich wollte gerade sagen, du kannst ja nicht eine Frau jetzt als Token da hinstellen und sagen, dass die hat abgenickt, dass ich jetzt sexistisch sein darf. Und das ist natürlich so ein grundsätzliches Problem für mich, für diesen Film, dass es war halt so der ganze Einstieg, bis wir zum ersten Mal Meryl Streep sehen und ich denke, Meryl Streep, cool. Es ist halt, bin ich halt schon mega abgeturnt. Nein, Party, Party, Party, komm. Nein, aber Mädels, setzt euch zusammen, giggelt, guckt euch das alles an. Ich finde es allerdings sehr creepy, dass sie da über diesen Tagebuch sitzt. Ey, was ist das? Dass sie einfach das Tagebuch von ihrer Mutter genommen hat und das einfach so durchliest und sich darüber irgendwie giggelnd mit ihren Freundinnen auch noch unterhält, was sie da reingeschrieben hat. Was ist das denn? Ich würde gerne zurückreisen in die Vergangenheit zu dem Plot, der da vor dem Fernseher sitzt und gebannt dem Ganzen guckt und ihm ins Ohr flüstern, pass auf, die beiden Freundinnen werden in dem Film keine Rolle mehr spielen. Ja, genau. Achten, versuchen nicht zu sehr zu verstehen, wie ihre Beziehung zueinander ist. Diese beiden Frauen spielen keine Rolle. Es kommen zwei coolere Frauen noch. Ja, keine Sorge. Weil ich saß da und dachte so, okay, die haben null Persönlichkeit. Das ist ja schrecklich. Ja, furchtbar. Das ist nämlich, also dieser Anfang hat eigentlich all das, was wir gerade gesagt haben, was so männliche Regisseure halt oft mit Filmen, mit Frauenrollen machen, dass sie die Frauenrollen so egal machen und dass dann knallhart auch die Männer reingeschnitten werden. Mhm. Und dass sie eher die sind, die so ein bisschen Persönlichkeit kriegen, weil wir sehen sie in ihrem Alltag und wie sie was beruflich machen, also zum Taxirennen und so weiter. Und du hast so das Gefühl, du wirst voll reingeworfen in dieses typische Rom-Com-Ding. Mhm. Wir haben hier die Kerle, die was machen und die Frauen, die sitzen und giggeln und den Männern hinterher schmachten. Aber weißt du, wie geil das ist? Weil du wirst ja am Anfang da reingeworfen und denkst dir, es geht also um drei Männer, die wichtige Jobs haben. Und innerhalb des Films wird dir klar, nope, das ist Eye Candy. Ja. Ich find's großartig, weil du auf dem Holzpfad bist am Anfang. Auf jeden Fall. Dahin geleitet wirst. Und ich find's super, wie das dann gedreht wird. Und ich finde ja auch, wir haben jetzt, ich habe schon sehr, sehr negativ über Pierce Brosnan geredet. Mhm. Ich finde, sowohl Colin Firth als auch Stellan Skarsgård passen da rein. Ja, ich finde find die wirklich gut. Ich find Stellan Skarsgård so als den Abenteurer. Mhm. Muss man ihm abkaufen? Muss man ein bisschen Suspension of Disbelief reinhauen, um ihm das abzukaufen? Nein, weiß ich nicht. Der macht das gut. Der ist doch, der passt da drauf. Ah, ich weiß nicht. Ich fand so ein bisschen, sie hätten ein bisschen mehr damit spielen können, dass er eigentlich alt und dick geworden ist. Was? Aber das ist doch ganz normal. Nein. Ah, ich meine, man kann damit spielen, dass er vielleicht nicht mehr der potente Abenteurer ist, wie er mal war. Aber das, wir haben die ja sowieso total unterentwickelt, die Figuren. Ja, absolut. Also es ist auch wurscht. So Comic Reliefs eigentlich. Natürlich. Und ich schmachte Colin Firth an. Und Colin Firth ist toll. Ich auch. Ich find's super. Ich find's großartig. Ich find's auch total toll, dass dann Colin Firth so ein, wie nennt man das, nicht Deus Ex Machina, sondern Sex Ex Machina am Schluss sagt so, und übrigens, ich habe mir einen sexy Griechen angelacht. Ja. Du denkst so, wo kommt dieser Typ her? Aber hey, ich hab ihn schon mal angeschaut. Er hat ihn zwischendurch einmal angeschaut. Es gibt diese eine Szene, aber wenn man blinzelt, dann verpasst man sie. Ja. Und wo du dann denkst, yes, okay, gut für dich, aber ja, keine Ahnung, ja, auf jeden Fall Colin Firth, cool. Und aber es wird ja vorher auch schon ein bisschen angedeutet, es wird total angedeutet, dass er schwul ist. Und ich dachte nämlich am Anfang noch, wenn wir dann die beiden Freundinnen von Donna ankommen sehen, die ich übrigens cool finde tatsächlich, ich finde dieses Dreiergespann Donna, Rosie und Tanja wirklich cool. Ja, es ist wirklich toll. Dachte ich so, oh nee, wirklich jetzt, wir haben hier drei Frauen, wir haben drei Männer, ihr zieht das jetzt nicht durch oder ihr macht das nicht, bitte nicht. Und Gott sei Dank, ja, sie machen es doch, sie machen es. Sie nicken einmal in Richtung ABBA und Eurovision Song Contest Fanbase, indem sie einen schwul machen. Ja. Aber ansonsten ziehen sie genau das Ding durch, dass sie sagen, wir haben hier Frauen, Männer, ihr müsst irgendwie zusammenpassen. Ja. Wir machen hier, wir würfeln ein bisschen und dann haben wir euch. Rosie und Tanja, großartig, ne? Ja. Julie Walters, Molly Weasley. Molly Weasley. Ich habe sie nicht erkannt, ich habe es erst danach gesehen. Ach so, okay. Ich habe die ganze Zeit gedacht, Molly Weasley, ach wie schön, gleich kommt Harry Potter um die Ecke. Und ich habe schon gesagt, Tanja, Christine Baranski. Ja, großartig. Großartig, die beste Gesangsnummer im Film kriegt. okay, gehen wir auf diese beste Gesangsnummer. Das Yamada No. Yes! Yes! Und das Geile ist ja so dafür. Sie fängt an zu singen und sie kriegt ihren großen Auftritt mit diesem Flirt und mit diesem Pepper-Typen. Ja, ja, ja. Und du siehst das und sind 90 Minuten vergangen oder so und du denkst, warum habt ihr sie nicht vorher singen lassen? Ja, genau. Warum erst jetzt? Was ist denn los? Was stimmt nicht mit euch? Das Ding hört an den Anfang. Mach die giggelnden Brautjungfern weg, ich will sie sehen. Wir müssen über diesen Song mal darüber reden, wie schwierig manchmal Songtexte von ABBA sind. Also wenn man sich diesen Text anschaut und dann weiß, dass das ja eigentlich ein Mann singt zu einer sehr jungen Frau. Ja. Da ist das sehr creepy. You're so hot, teasing me. Mhm. So you're blue, but I can't take a chance on a chick like you. Oh. That's something I couldn't do. Rape-a-loo. Ja, genau. Da, Rape-a-loo. Fuck. Und das dann umzudrehen und das auch, ne, die beiden sind konsentfähig, die haben beide irgendwie Interesse. Er ist volljährig. Glauben wir zumindest. Er ist leider der einzige Schwarze in diesem Film. Ja. Das tut mir so leid. Aber gut, okay. Er hat auch keine Persönlichkeit, er ist auch nur Eye Candy. Und er ist halt scharf auf sie. Ja, genau. Und ich find's toll, dass zum einen 2008, das gab's noch nicht so häufig, dass eine ältere Frau als wirklich begehrenswerte, und zwar nicht daraufhin als begehrenswert dargestellt wird, weil sie ist älter und dann kommen die ganzen blöden sexistischen Sprüche mit Erfahrung und so weiter, sondern es ist einfach, sie ist einfach fucking hot und sie ist voll cool. Und er fährt voll auf sie ab. Ja. Und dann der weitere Twist, wir sagen nicht nur, ältere Frauen sind begehrenswert und dann muss die den auch nehmen, weil sie das Einzige, was sie noch kriegt, ist dieser eine Mann, der auf sie steht. Nein, sie kann sagen, nee, sorry, muss vielleicht nicht sein. Bei ihr steht die Männerschlange. Genau. Sie darf ablehnen. Und das finde ich toll. Auf jeden Fall. Sie hat auch wirklich Persönlichkeit. Ich finde sie jedes Mal, ich meine, sie sind ja alle so ein bisschen unterrepräsentiert in diesem Film, diese Freundinnen und Freunde. Aber ich finde jedes Mal, wenn ich sie sehe, freue ich mich einfach, weil sie unfassbar viel Charisma hat, weil sie einfach eine Präsenz ist und weil sie vor allem eine Bühnenpräsenz ist. Ne? Also sie ist, in ihr merkt man am stärksten dieses ganze Musical-Flair, dieses Exaltierte, dieses Große und ich sehe sie total auch auf einer Musical-Bühne und hab Spaß mit ihr. Ja. Und das fast das Gegenteil davon ist halt Molly Weasley. Kannst du den Namen nochmal sagen? Julie Walters, Rosie. Die keine klassische Musical-Frau wäre. Ich würde sie nicht so sehr auf der Bühne sehen. Überhaupt nicht. Nee. Und ich finde aber, dass sie so eine tolle, bodenständige Figur ist. Lone Wolf. Sie ist großartig als krummelige Einzelgängerin. Toll. Und sie ist nicht die klassische Schönheit oder sowas, die dann irgendwie angeschmachtet werden muss oder sonst irgendwas, sondern das trifft ja sowieso für die ganze Gruppe zu. Die sind alle ganz normale Frauen im Leben. Ja. Oh, ich find's so, ich Sie liebe haben einen Beruf. Sie schreibt ja. Bücher. Oh mein Gott, ist das Sie muss ein Autogramm toll. Geben, weil sie Bücher schreibt, weil sie erkannt wird als Autorin. Ach, ist das schön. Also, es ist total cool und jetzt haben wir ja schon gesagt, dass Your Mother Know von Tanya und Pepper, dass das eigentlich der coolste Song ist, aber ich mag, wenn sie drei zusammen Dancing Queen singen und performen und einfach nochmal so sie abfeiern und sich zusammen abfeiern und sich an die guten alten Zeiten erinnern. Mhm. Es ist geil. Ja. Ich mag sie drei zusammen. Ich freue mich total, wenn die drei zusammen zu sehen sind. Man muss sagen, dass der ganze Film wirklich überladen ist mit Songs. Du hast es vorhin so ein bisschen angedeutet. Man kann ja keine 2 oder 3 Minuten warten, bevor der nächste Song anfängt. Deswegen ist ja auch die Story so dünn, weil du eigentlich effektiv nur so eine halbe Stunde maximal oder 20 Minuten Zeit hast, eine Geschichte zu erzählen zwischen den ganzen Songs. Es ist halt, ich finde halt den Kontrast so hart, weil also ich bin wirklich am Anfang total genervt von Sophie und ihren Freundinnen. Hm. Ich finde auch, kommen wir gleich zu den weniger wichtigeren Personen, ich bin von denen hart genervt und dann denke ich, ah, okay, jetzt wird's besser, wenn dann die Freundinnen von Donna kommen und wir feststellen, okay, es gibt doch noch ein bisschen mehr Profil, Frauen mit Profil in diesem Film. Ja. Er hat mich auch noch nicht vollständig verloren in diesem Moment, aber es ist halt dann doch, wo ich das Gefühl habe, ja, es ist, hätte man vielleicht ein bisschen mehr als das zentrale Element machen können, diese drei zusammen, denen ein bisschen mehr Luft geben können, weil ich finde Sophie, die ja wenig Zeit mit ihren Freundinnen verbringt, das haben wir ja nur am Anfang, und Sophie und natürlich noch mehr Sky finde ich halt echt dann doch ziemlich dünne Figuren. Und ja, auch sehr. Also gerade Sky, nicht. Muss ich sagen, der hat überhaupt nichts bekommen. Sky ist total krass. Bei Sky kann ich sogar noch verzeihen, weil Sky von Anfang an klar ist, dieser Typ ist nur Eye Candy. Mhm. Der ist nur da als der Typ, der dich in das Internet bringen kann. Und der dabei die ganze Zeit, läuft er die ganze Zeit oben ohne rum? Ja, natürlich. Er läuft die ganze Zeit oben ohne rum. Und der dabei sexy aussieht. Bei Sophie soll ja offensichtlich irgendwie eine Geschichte kriegen und auch einen Konflikt kriegen und es soll ja auch also diesen Konflikt dann geben mit Sky, dass sie diese Hochzeit nur macht wegen ihrer Väter, wegen ihres Vaters, den sie haben will und so weiter. Sie soll ja irgendwie eine gewisse Dramatik kriegen und die hat sie halt überhaupt nicht. Nein. Ich finde, sie ist halt so blass als Figur. Ich finde auch dann, Amanda Seyfried kann offensichtlich mehr. Aber ich finde halt, in dem Film macht sie wirklich nichts. Sie kriegt ja auch nichts. Nee, das sie ist kriegt halt das nichts. Ding. Das ist genauso wie Colin Firth nicht viel bekommt oder wie Stellan Skarsgård. Die dürfen halt nicht viel spielen. Aber die Sache ist die, bei Stellan Skarsgård und bei Colin Firth, leider nicht bei Pierce Brosnan, die haben nicht viel zu spielen, aber die haben so viel Erfahrung als Schauspieler, dass sie aus dem bisschen, was da ist, was rausholen können. Und das kann man Amanda Seyfried nicht vorwerfen, dass sie nicht genug Erfahrung hat, um da das kleinste bisschen rauszuziehen, zu zutschen. Das ist halt leider so. Ich hab auch so ein bisschen das Gefühl, also wie gesagt, der größte Konflikt ist halt das Autotune gegen Pierce Brosnan. Der zweitgrößte Konflikt ist Amanda Seyfried gegen den Sonnenbrand. Beide verlieren. Also bei vielen. Ja, bei vielen. Bei vielen, muss man sagen. Die sind ja alle, ich weiß nicht, was die an Make-up dann runterholen am Ende des Tages, weil die ja alle irgendwie so Tan drauf bekommen haben anscheinend. Ja. Also es muss ja. Aber ihre Rolle ist halt tatsächlich, sie ist einfach nur die Frau, die in der Sonne steht und die einen Konflikt hat, der zentral für die Handlung ist. Sie treibt die ganze Handlung voran. Sie hat die drei potenziellen Väter eingeladen. Sie will heiraten. Sie hat den Konflikt mit Sky. Ja. Und sie gibt mir nichts und ich will mehr Donna sehen. Und dann wird sie aber trotzdem immer wieder reingeschoben. Ja, natürlich. Und dann, dann ist es, ich will sie nicht als Protagonistin haben, aber irgendwie ist sie dann halt doch, sie ist als Protagonistin im Film drin, obwohl Donna die Protagonistin sein sollte. Der Film hat ein Fokusproblem, definitiv. Was du sagst, das Anstoßen der Geschichte geschieht über die Junge, aber das Eigentliche, was wir sehen wollen, ist die ältere Gruppe. Tatsächlich ein dramaturgisches Problem des Films. Aber ich muss sagen, alles das, was wir jetzt besprechen an Problemen und so, außer vielleicht der offensichtliche Gesangspart, der ein Problem ist, fällt mir beim Gucken so wenig ins Gewicht, dass ich die ganze Zeit Party mache und Spaß habe. Wirklich, es ist mir so egal, ob Day for Night überhaupt nicht funktioniert oder ob... Oh ja. Die haben am Tag gedreht und dann das im Nachhinein versucht, als Nacht auszugeben. Oh, ganz böse. Und das ist, haben wir vor 30, 50 Jahren haben wir das schon besser hingekriegt, ja, ne? Genau. Also, oder ob der Greenscreen irgendwie zwischendurch mal so ein bisschen, naja, es ist so egal, weil ich so viele Entscheidungen feiere. Ich finde allein, dass Amanda Seyfried nicht im Bikini dasteht, sondern einfach nur einen fucking ganz normalen Badeanzug anhat. Das stimmt, auf jeden Fall. So viele kleine Entscheidungen, die ganz normal, die einfach Normalität reinbringen in ein weibliches Erleben. Und wenn es ein Mann gemacht hätte, der hätte überhaupt nicht drüber nachgedacht und hätte ihr einfach einen Bikini gegeben, der irgendwie sexy ist, und es wäre tausendmal schlechter geworden dadurch. Ja, absolut. Es ist super. Sehe ich total genauso. Das Problem ist halt, dass die Party von Sophie, wenn Sophie Party macht, das interessiert mich nicht, weil Sophie nicht Party machen kann. Und das ist aber die zentrale Party, ne? Du willst ja eigentlich mit den drei Frauen feiern, die cool sind. Du willst mit Donna, Rosie und Tanja feiern. Ey, die hat eine Band, die sind Rock'n'Roll. Geil! Aber dann kriegst du von Sophie den Junggesellenabschied. Ja. Und wie passend, dass Donna, Tanja und Rosie dazu dann Super Trooper singen müssen, den schrecklichsten ABBA-Song, der je produziert wurde. Und dann hast du diese Junggesellenparty, wo es wird sexy, wenn die Männer kommen mit Voulez-vous und dann mit den Masken, und du denkst nur so, das ist das Asexuellste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Und dann, ja, es ist halt schade, weil ich will die Frauen feiern sehen. Ich will Colin Firth, wie er diesen jungen Griechen anhimmelt. Ja, ich will Pepper und Tanja und so weiter. Und dann sehe ich aber diesen komplett profillosen Sky und soll da irgendwie Sexappeal reinlesen. Ja, das stimmt. Aber vielleicht dann, vielleicht ist das nicht das, was du musst. Also eigentlich geht's doch wirklich nur um die Party. Ja, aber ich will eine Orgie. Und ich glaube, Donna, Tanja und Rosie hätten, wenn sie für die Party verantwortlich wären, eine Orgie draus gemacht. Und Sophie ist aber verantwortlich und macht halt das draus, was draus wird. Ja. Am Ende, es ist ja im Musical tatsächlich so gewesen, dass die Band, die von den Älteren, von der Gruppe, dass die viel mehr Raum bekommt, weil die Party auf der Bühne bringen sollen. Ja. Ne, die machen viel mehr Songs und viel mehr so einfach Auftritte, wie als wenn du auf einem Konzert wärst. Ja. Und das ist natürlich geil. Und da müssen wir mal kurz zu dem Unterschied eben kommen zwischen Film und Stage Musical, weil ich glaube, dass dieser Film so stark eine Repräsentation dieses Stage Musicals ist, dass viele Leute, die erwartet haben, einen Film zu sehen statt einen Stage Musical, einfach enttäuscht sind oder damit nicht klarkommen mit dem Konzept, mit der Art und Weise, das zu inszenieren, weil so viele Sachen an diesem Film, die Campiness, einfach das übertriebene Spiel, der Kitsch, die Songs und so, wie die inszeniert werden, das Ignorieren der ganzen problematischen Implikationen und so, und die ganze Dramatik, die sich sofort wieder auflöst, sobald sie aufgebaut wird. Das ist alles Stage Musical. Ich war in New York und habe mir Shucked angeschaut. Das ist das war so eine Art Musical Comedy, die einfach am Broadway. Und das, finde ich, ist so symptomatisch für das, was da passiert. Du gehst da hin und die wollen einfach, dass du von vorne bis hinten eine gute Zeit hast und lachst. Du gehst am Ende raus und weißt aber nicht mehr so richtig, worüber du gelacht hast. Du hast eigentlich kein emotionales Zentrum in der Form gehabt. Du weißt nicht mehr so ganz genau, was war denn eigentlich. Aber wir hatten Riesenspaß. Aber was war da noch gleich? Das können Marvel-Filme aber auch. Das ist nicht nur eine Krankheit von Musicals. Ja. Aber ich glaube, dass es hier sozusagen, dass hier mehr erwartet wird davon, als das eigentlich konzeptuell überhaupt zu bieten haben soll. Ja. Also es geht einfach darum, ganz viele Treats auszulegen und jeder darf an allem mal naschen und alle haben Spaß und gut ist. Weißt du, mehr soll das ja gar nicht. Und dann, ich kann dem sogar zustimmen. Und dann sind wir halt einfach bei dem Phänomen, dass ich kein ABBA-Fan bin. Das ist ein großes Problem. Und dass mir die Süßigkeiten einfach nicht schmecken, die dieser Film mir die ganze Zeit hinwirft. Das ist natürlich wirklich ein großes Problem, muss man wirklich sagen. Wenn du da nicht mitkommst, und ich muss auch sagen, dass die Songs vielleicht in einer besseren Version die Party noch ein bisschen besser unterstützt hätten. Ich weiß nicht ganz genau. Die Versionen, die da drin sind, sind halt anders als das, was wir von ABBA als aufgenommene Versionen kennen. Ja. Das heißt, wir können nicht 100% einsteigen. Wir können nicht sofort mitsingen. Wir können nicht sofort. Es gibt immer so einen kleinen Stein, über den du rüber weg musst, um in die Songs einsteigen zu können. Und vielleicht ist das dann auch die falsche Entscheidung gewesen. Obwohl ich als Zuschauer das total toll finde, dass die Stimmen imperfekt sind. Das hat auf jeden Fall, wenn das gemacht wird. Das ist natürlich schwierig bei ABBA-Songs, weil ABBA-Songs leben natürlich auch davon, dass sie echt gut gesungen sind. Also Agnetha hat echt eine starke Stimme. Und dass die halt auch ein bisschen totproduziert sind teilweise. Ja. Was ich halt wirklich hart finde, ist, ich kenne die meisten Songs, ne? Mhm. Ich kenne, wenn ich einen ABBA-Song höre, erkenne ich ihn nicht, wenn er anfängt. Mhm. Aber sobald er zum Refrain kommt, denke ich, ah ja, das. Natürlich. Und dann habe ich natürlich auch einen Ohrwurm. Ich hatte diese Woche, ungelogen, ich hatte so viele Ohrwürmer. Ich bin jeden Morgen aufgestanden und habe irgendwas Neues von ABBA gesummt. Ich kannte alle Lieder. Und das Geile ist, ich habe mich an den Film gesetzt und gedacht, okay, ich kenne von ABBA nicht viel. Mhm. Und dann habe ich festgestellt, okay, die hatten so viele verdammte Hits und die wurden alle in dem Film verarbeitet. Ja. Und aber ja, es reicht dann halt einfach nicht für einen Nicht-ABBA-Fan, weil ja, okay, Mama Mia, es ist jetzt nicht einfach kein Song, den ich gut finde. Hm. Genauso wie Money, Money, Money. Es sind einfach keine Songs, die ich mag. Ja. Und dann ist es vielleicht auch wirklich so, dass ich dann, um das schon mal vorwegzunehmen, zu so einem sehr harten Urteil komme, das sagt, naja, ich kann verstehen, dass das für ABBA-Fans der Himmel sein muss. Mhm. Und für mich als Nicht-ABBA-Fan ist es einfach nur anstrengend. Ich bin null Zielgruppe. Ich sehe, dass das irgendwie, ich sehe total, dass das die Zielgruppe geil findet. Und ich will das, glaube ich, auch geil finden. Ich sehe eine Party und will mitfeiern und merke aber, dass ich dann doch irgendwie, dass mir die Party dann doch zu wenig Spaß macht und ich dann doch in der Ecke stehe und vorsichtig an meinem Bier nippe. Es ist einfach zu wenig meins. Ja, weil du ein misogynes Arschloch bist. Weil das ist es. Ja, das danke, dass du das nochmal so zusammen hast. Mann, wie kannst du die Party nicht gut finden, wenn die Musik ist doch wurscht am Ende. Ich habe doch gesagt, dass ich die Party gut finde. Ich finde die Party gut, aber ich kann nicht mitfeiern. Du kannst doch nicht an der Ecke stehen, während die 50-jährigen, 53-jährige Frauen so wahnsinnig viel Spaß haben und du eigentlich mittanzen natürlich musst. Ich stehe da und denke so, ey, geil, dass ihr Spaß habt. Ey, voll cool. Ey, voll die geile Party. Super. Das ist doch ansteckend. Das ist es halt. Das klappt halt nicht. Dafür ist das falsche Songmaterial da. Und es ist ansteckend. Jedes Mal, wenn Donna, Tanja und Rosie zu sehen sind, ist es ansteckend. Okay. Sie sind zu selten zu sehen. Das Ding ist genau, Donna, Tanja und Rosie feiern ab, tanzen und haben Spaß. Und ich sitze da aber und kann nicht zu ihnen, weil neben mir die ganze Zeit Sophie sitzt, die mir erzählt, wie gerne sie endlich mal ihren echten Vater kennenlernen würde. Und ich denke nur so, oh, ich bin zu höflich, um zu sagen, bitte, es interessiert mich nicht, komm mit deinem Leben klar, lass mich bitte feiern. Das schaffe ich einfach nicht. Und ich bin auf der Party und wird vollgelabert von einer 20-Jährigen. Sie ist 20, sie heiratet mit 20. Ey, das ist schon das ganze Problem. Mit Vaterkomplexen. Ja. Und das soll feministisch sein? Nein. Weißt du, ich finde es so seltsam, dass wir einen Film für uns haben, der uns in den ersten paar Minuten erzählt. Also übrigens, geht hier um eine Hochzeit und wir wollen rausfinden, wer der Vater ist. Am Ende des Films, es gibt diese Hochzeiten nicht, weil sie einfach sagt, lass uns lieber die Welt bereisen und wir finden nicht raus, wer der Vater ist. Genau, sie sagt die Hochzeit ab, aber warum schießt sie Sky nicht in den Wind? Weil sie und Sky, wir haben gesagt, Donna und Sam haben null Chemie, aber sie und Sky haben auch keine Chemie. Ja, leider nicht. Und wie zur Hölle schafft ihr es in diesen Film dann noch, diesen Konflikt reinzuflanschen, wo Sky sagt, oh, jetzt bin ich so verletzt, du willst mich doch gar nicht heiraten. Er wollte sie auch nicht heiraten eigentlich. Du wolltest ja nur deinen Vater kennenlernen. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich fühle. Und sie, wie liebst du mich? Natürlich liebe ich dich. Gib mir einen Konflikt, mach nicht sowas. Bist du wütend auf mich? Nein, ich bin nicht wütend. Ich muss nur einen Konflikt in diesen Film bringen. Genau. Das ist kein Konflikt. Das ist nichts. Aber das ist vollkommen folgerichtig für die Art und Weise, wie dieser Film gebaut ist. Du willst nur von einem Song zum nächsten und Party machen. Da willst du doch diesen blöden Konflikt eigentlich nicht. Nur weil irgendjemand gesagt hat, es ist dramaturgisch wichtig, dass da ein Konflikt passiert. Na gut, dann bauen wir hier einen, den wir sofort wieder auflösen. Aber es wird nicht mehr thematisiert, genau. Es wird nicht mal richtig aufgelöst. Er geht dann einfach. Ja, und wir wissen, gleich ist die Hochzeit. Und dann haben wir eigentlich so schönster emotionale Moment im Film, wenn Mutter und Tochter noch einmal so zusammen sind und dieses Slipping Through My Fingers ist echt süß, die beiden zusammen. Ja. Das ist auch das erste Mal, dass ich Sophie sympathisch finde, einfach nur, weil ich sie durch die Augen von Donna sehe. Ja, ja, genau. Aber dieser Streit von Sky und Sophie, das ist so egal. Und das, dann lass es doch einfach weg. Dann lass uns doch einfach eine gute Zeit haben und lass diesen Scheiß weg und packt stattdessen nochmal Tanja rein, wie sie mit irgendjemand anderem flirtet. Ich nehme noch einen zweiten, ich nehme jederzeit einen zweiten Tanja-Flirt-Song über diesen dummen Konflikt zwischen Sky und Sophie. Oder einfach noch ein bisschen Meryl Streep, die horny Sätze sagt. Ja. Meryl Streep, horny, Meryl Streep ist einfach der Hammer. Horny, und es ist so geil, dass sie es schaffen. Aber gilt ja als so, also ich meine, durch die Queer-Community ist es halt, hat's schon dieses Ding. Ja. Aber gilt ja eigentlich als total brav, total asexuell, die sind verheiratet, die haben keine Skandale und so weiter. Ja. Und dann singt Meryl Streep Mama Mia Mhm. Und du hast die ganze Zeit Horny Meryl Streep. Das ist, es ist fantastisch. Wie schafft man es, sowas Unschuldiges wie diese ABBA-Songs so überzusexualisieren? Großartig, auf jeden Fall. Überhaupt, weil die Songs ja auch eben, wie gesagt, schon immer mal wieder problematisch sind eigentlich. Aber die Art und Weise, wie es verteilt ist, dass es mal die Frau singt, was früher der Mann gesungen hat. Ja. Und dass es mal ein Duett wird, was eigentlich jemand einzeln gesungen hat, was eine total seltsame Konnotation vielleicht mit sich bringt. Und dann die Texte so zu verteilen, dass da einfach inhaltlich doch ein bisschen Veränderung stattfindet gegenüber dem Original. Das ist super Entscheidungen dabei, muss man wirklich sagen. Ja. Und Horny Meryl Streep ist einfach ein gutes Beispiel dafür. Ja, auf jeden Fall. Das ist super großartig. Das ist total cool. Ach. Ja. Genau, die Hochzeit wird abgesagt. Sie sollte Sky den Wind schießen oder sie sollte nicht mit ihm auf Weltreise gehen. Ach, die können auch auf Weltreise gehen, meinetwegen. Ich habe ja mit beiden nichts zu tun. Also, ja, stimmt. Mir doch egal, ob die das jetzt machen oder nicht. Oh mein Gott, was ist das für eine Musik? Was war das? Wo sind wir? Ich glaube, wir wurden rausgerissen. Aber wohin? Oh mein Gott, Johannes. Ja? Ich befürchte, wir befinden uns in einer Self-Promo. Oh nein! Shit! Ganz schnell, damit wir zurück zum Gespräch können. Was müssen wir machen? Was müssen wir sagen? Wir müssen den Leuten unbedingt sagen, dass sie uns abonnieren sollen, wo auch immer sie sind. Yeah. Also auf Spotify oder iTunes, Apple oder sowas. Beam, whatever, was ihr auch benutzt. Also abonnieren und anderen sagen, dass sie uns abonnieren sollen. Auf jeden Fall. Wenn euch die Folge gefällt, gebt uns gerne Sterne, Herzchen, Daumen hoch, was auch immer euer Podcatcher anbietet. Genau, und wenn sie euch nicht gefällt, dann schickt diese Episode weiter an eure Feinde oder eure Nachbarn oder sowas. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, wir freuen uns total über jeden Kommentar an johannes@mussmansehen.de oder florian@mussmansehen.de. Genau, schickt uns Filmvorschläge und so weiter. Boah, das... Oh, wir sind schnell durchgekommen. Ja, jetzt schnell raus. Schnell wieder zurück ins Gespräch. Ich habe gedacht, oh nein, Pierce Brosnan wird sich als der tatsächliche Vater entpuppen, bitte nicht. Und war deswegen einfach erleichtert. Okay, wer ist der Vater? Ein Vierter. Ist doch klar. Dass wir dann irgendwann in... Du hast nicht weitergeblättert in diesem blöden Tag. Da war noch dieser Vierte. Das war der Priester. Der ich habe einen fucking Podcast gehört, wo sie 10 Minuten drüber reden, dass man herausfinden könnte, wer der Vater ist. Aber dass es kompliziert ist. Okay. Dass man wissen müsste, wie ihr Zyklus war. Und wenn zum Beispiel... Aber die sind doch alle drei im selben Zyklus. Die sind alle... Möglicherweise, wissen wir nicht. Also ich meine... So nah aneinander. Ja, Ich habe noch nie heimlich das Tagebuch von einer Frau gelesen. Deswegen weiß ich nicht, ob die auch viel über ihre Periode schreiben da drin. Ja. Aber wenn sie alle im gleichen Zyklus waren, ist es eigentlich am wahrscheinlichsten, dass der in der Mitte des Zyklus stattgefunden hat. Wenn wir davon ausgehen, man da am fruchtbarsten ist. Genau. Ja. Das heißt, der mittlere kommt am ehesten in Frage. Das macht es einfach am wahrscheinlichsten. Aber es hängt natürlich davon ab, wie aufeinanderfolgend sie Sex mit denen hatte. Wenn sie jetzt, wenn sie wirklich nur einen Tag später mit einem anderen Sex hatte, dann ist es natürlich schwer zu sagen. Aber selbst dann kannst du noch sagen, der mittlere kommt am ehesten in Frage. Ja. Aber ganz anders ist es natürlich, wenn ihr Zyklus irgendwann dazwischen stattfindet. Ja, genau. Dann hast du ja natürlich, und dann in dem Podcast haben sie drüber diskutiert, wie Geburtstermin zum Beispiel, dass man an der Hand des Geburtstermins zurückführen könnte. Ja. Stimmt aber nicht, weil der Geburtstermin wird bestimmt durch den Zyklus. Ja. Das heißt, du kriegst es nicht 100% hin. Ja. Genau. Ich würde genetisch sagen, es ist, und es wird von der Geschichte ein bisschen unterstützt, der Schwede natürlich. Aber kommt aus Schweden, dieser Typ ist Schwede. Ja. Im Stage-Musical war der Typ Australier. Ah, ja, das ist auch eher ein Australier. Und es gab tatsächlich auch, irgendeine Geschichte hatte aber mit Australien, da gab es irgendwas. Ah. Und deswegen war der in dem Stage-Musical Australier. Und ich glaube, das ist der versteckte Hinweis, das ist übrigens der Vater. Im Film ist er ist der einzige Blonde. Ja, das wurde auch gesagt. Und war es die Regisseurin? War es Phyllida Lloyd? Irgendjemand hat es, glaube ich, auch gesagt, dass er als Vater in Frage kommt am ehesten. Aber ich weiß nicht mehr ganz sicher. Ja. Aber ehrlich, bei all dem ist es natürlich scheißegal. Es ist natürlich so, du hast diesen tollen Moment, wo sie sagen, hey, ich nehme euch alle drei. Hm. Und dann kannst du nicht der sein, der sagt, nee, ich will gar nicht. Ja, genau. Lass uns mal einen Test machen, bitte. Das ist voll der Gruppendruck. Das ist total ätzend. Es ist genauso, wenn du im Footballstadion einen Heiratsantrag machst. Du kannst nicht nein sagen. Das ist so gemein. Es ist so fies. Vor allem, weil ich ja doch durchaus während des Films denke, hallo, hat jemand irgendwie mal Lust, einen Vaterschaftstest zu machen? Ja. Aber tatsächlich, jetzt, wo du es sagst, es ist natürlich, wenn du den Moment verpasst und der Erste sagt, es ist okay, ich nehme ein Drittel auf mich, kannst du nicht sagen, nee, ich will jetzt aber das genau wissen. Jetzt haben wir ja den Vorteil, dass die alle drei ziemlich reich sind. Also sie haben, also was das Finanzielle betrifft, macht, spielt keine Rolle dabei. Ne? So dramaturgisch völliger Quatsch, ne? Die kriegt, die wirft diese Einladungen in den Briefkasten, oh Gott, und natürlich sagen die alle sofort: 20 Jahre nicht gesehen, natürlich fahre ich dahin. Es macht überhaupt keinen Sinn. Und geben einen Haufen Geld aus dafür. Und alle anderen Gäste in dieser Kirche, wenn die am Ende sagt, ach, lass uns doch nicht heiraten. Die Hälfte davon hat garantiert die Hälfte ihres Vermögens dafür ausgegeben, da hinzukommen. Ja. Fucking macht bitte die Hochzeit. Ich habe hier Geld ausgegeben, das ich nie wieder kriege. Ey, wir machen doch eine Hochzeit. Ich war erleichtert, dass das dass Sam nicht der Vater ist. Und dann heiratet er Meryl Streep. Ja, warum? Was soll das? Doch, was ist in nicht gefahren? Ja, die wollen halt the jeden winner takes it. Scheiße. Nein, also ich finde das Ende mit dem, dass die dann heiraten müssen, nicht zufriedenstellend. Das ist wirklich überhaupt nicht. Großer Kritikpunkt. Und dann auch ich bin froh, dass wenigstens Harry nicht mit einer von ihnen verkuppelt wird, sondern seinen süßen Typen kriegt, aber dass dann auch Bill und Rosie so offensichtlich, oh, jeder Topf kriegt seinen Deckel mäßig, wir haben hier einen Mann, wir haben hier eine Frau, ihr seid beide einsame Wölfe, ihr müsst doch irgendwie zusammenkommen. Aber Plor, it's lame. Weißt du, dass wir so engagiert darüber reden, ob das jetzt geil ist, dass der heiratet, mit Meryl Streep jetzt heiratet oder nicht, oder ob wir das scheiße finden. Der Film kann uns nicht egal gewesen sein. Stimmt. Aber Donald Trump ist mir auch nicht egal. Ja, gut. Das ist kein Qualitätsmerkmal. Aber ich find's so toll, dass man dann an der Stelle wirklich davor sitzt und sagt, nein, mach's nicht. Ah! Weil man so invested ist. Yeah. Ich find's großartig. Eher aus einem dramaturgischen Gesichtspunkt. Nein, aber dass man es schafft, ohne dramaturgisch was Wertvolles in diesem Film zu bieten zu haben, ja, trotzdem die Leute da sitzen und sagen, nein, tu's nicht. Aber das liegt daran, dass Pierce Brosnan beziehungsweise Sam so uncharismatisch ist, so ja, schlecht singt und vielleicht ein bisschen so was. Null Chemie ist zwischen den beiden. Ich komme nicht drüber weg, wie Meryl Streep da sitzt und sich auf diesem Berg steht sich ein Wolf singt und er steht einfach nur bland da und es passiert nichts in seinem Gesicht. Er darf sich einmal an der Stirn kratzen, das war's. Ja. Und dann haben wir ja auch nochmal so ein Ist der Ruf erst ruiniert Outro, ne? Wir haben nach dem Abspann haben wir nochmal ein ABBA-Medley, weil sie haben Waterloo nicht in den Film reingekriegt, warum auch immer. Und Waterloo muss natürlich gesungen haben. Natürlich. Und wir sehen einmal, wie mit vereinten Kräften Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Julie Walters, Christine Baranski und Meryl Streep ihre Würde. Was machen sie eigentlich damit? Ich würde die Polizei anrufen. Nein. Was machen sie mit ihrer Würde? Einfach einmal einen Locker ein. Du kennst doch am Bahnhof diese Dinger, wo man sein Gepäck abgeben kann. Mhm. Da geben sie ihre Würde einmal ab, machen einfach ihr Ding da, haben wahnsinnig Spaß. Meryl Streep ist sowas von hammered, ich sag's dir. Die ist so betrunken in dem Moment. Ich find's so toll. Wollt ihr noch eins? Ja, okay, dann los. Komm, wir machen noch eins. Ich fand das Outro auch den Hammer. Ich fand es total geil. Es ist das Würdeloseste, was ich je gesehen habe. Aber es ist das Großartigste. Das ist der Hammer. Und sie zwängen sich tatsächlich in diese Latex- ABBA-Anzüge. Diese typischen Dinger, die ABBA in den 70ern getragen haben. Und sie sind sich wirklich, es ist ihnen nichts zu peinlich in diesem Moment. Ja. Und ich bin froh, Waterloo zu hören, weil ich die ganze Zeit während des Films denke, und wo kommt jetzt Waterloo? Wann kommt jetzt endlich Waterloo? Könnt ihr mal Waterloo spielen? Den bekanntesten ABBA-Song? Was stimmt nicht mit euch? Ich denke sehr oft in diesem Film, was stimmt nicht mit euch? Ah, Mann. Ach, Flor. Ich find's toll, dass sie die Männer einfach auch mit einbeziehen und dass die Männer eingeladen werden, auch an der Silliness teilzunehmen. Pierce Brosnan finde ich sogar geil in diesem Outro. Weil er diese Rolle, die er davor gespielt hat, weglässt und einfach nur albern und campy ist. Ja, ja. Und davor war er zu sehr auf diesen Charme-Bolzen. Ja. Wenn wir schon gesagt haben, wer der Dad sein könnte, wer wollen wir denn, dass der Dad ist? Jemand Viertes. Du willst keinen von den dreien als Dad? Nee, es ist ja alles gut. Die drei sind ja die Väter. Also wenn ich einen biologischen Vater nehmen will, finde ich es einfach am witzigsten, wenn es ein Vierter ist. Aber es ist vollkommen egal, wer der biologische Vater ist, weil wir haben ja diese Auflösung. Wenn uns das 21. Jahrhundert eins gelehrt hat, dass man Biologie nicht so ernst nehmen sollte. Ja, aber okay, na gut. Dann sind es jetzt einfach drei. Ich wollte eigentlich festlegen, wer der beste Vater von den dreien ist. Wer der beste Vater von den dreien ist? Alle drei ziemliche Scheißväter. Also zuverlässig ist keiner von denen, oder? Ich glaube Colin Firth. Ja, wahrscheinlich ist es Colin Firth am ehesten. Aber sie hat halt auch null Chemie mit den dreien. Ne? Es gibt ja diesen Moment, wo sie drei einmal dieses Was ist Our Last Summer singen. Und dann sollen wir so diesen Bonding-Moment haben. Das und dann ist sehen kein wir Bonding-Moment halt. Leider. Und dann sehen wir das und denken, oh shit, es ist überhaupt keine Chemie zwischen ihr und ihren ja. Vätern da. Und das muss uns, aber die brauchen wir natürlich, weil wir am Schluss ja auch feiern wollen, dass sie alle drei nimmt, dass sie emotional zueinander gefunden haben in diesen 3 Tagen vor der Hochzeit. Ja. Es ist halt nichts da. Und das, deswegen, ich kann nicht sagen, ich will, dass Tanja ihr Vater ist wahrscheinlich. Wir haben über Adaptation gesprochen vor kurzem. Ja. Und da gibt's ja diese Szene, wo er bei dem Guru ist und sagt, ja, aber was ist, wenn im Leben einfach nicht so viel passiert und Leute keine Epiphanie haben am Ende und irgendwie ihr Leben ändern? Und dann möchte ich sagen, ja, Mama Mia, das ist der Film, den du machen möchtest. Nein, das aber passiert sie haben nicht wirklich irgendeine Epiphanie und kein Konflikt macht, spielt eine Rolle. Doch, die Epiphanie ist ja, ich kann alle 3 Väter nehmen. Ja. Und das Glück ist, ich muss nicht heiraten, um glücklich zu sein und eine Familie zu finden. Und die Epiphanie ist, hey, ich habe die Liebe meines Lebens, den ich damals weggestoßen habe, der hat mich weggestoßen, aber jetzt haben wir festgestellt, dass wir uns beide eigentlich begehrt haben und das Wegstoßen war dumm. Hey, jetzt haben wir eine Chance, das wieder aufzuwärmen, was auch ein total trauriges Happy End ist. Ne? Jetzt haben wir immerhin noch 20 Jahre zusammen. Naja. Und ich bin so stolz eigentlich gewesen auf den Film, dass sie keinen Mann braucht. Sie hat diese Tochter, sie hat die beste Tochter der Welt aufgezogen, ohne einen Mann zu brauchen. Und warum braucht sie dann am Schluss trotzdem einen Mann? Warum braucht sie am Ende wirklich einen Mann? Das ist wirklich eine Frage. Ja, sie kriegt ihn. Das ist ja das Problem. Ja. Also, und Sophie kriegt halt auch ihren Mann und auch, also sie haben. Aber es wird nie erzählt, dass sie den Mann braucht, damit er dann ihr Leben auf die Reihe kriegt. Ja. Das wäre schlimm gewesen. Ja, das wäre schlimm gewesen. Donna und Sophie haben tatsächlich Chemie. Aber ich glaube, das liegt auch einfach vor allem an Meryl Streep. Ich fand Sophie insgesamt relativ echt extrem dünn, auch nicht sonderlich gut gespielt. Ja. Aber Meryl Streep kann halt sehr viel retten. Und wenn wir Donna und Sophie zusammen sehen, dann macht Meryl Streep genug, dass ich von einer glaubwürdigen Mutter-Tochter-Beziehung ausgehe, wo die beiden sehr viel sich aufeinander verlassen können. Nach 1,5 Stunden kommen wir zum eigentlichen Kern des Films. Ja. Was ist der eigentliche Kern des Films? Na, diese Beziehung zwischen Mutter und Tochter. Das ist 1,5 Stunden, ne? Ja. Wenn sie die Slipping Through My Fingers singt und noch einmal die Haare kämmt und. Ich meine unsere 1,5 Stunden im Podcast. Wir kommen endlich, nachdem wir jetzt 1,5 Stunden darüber geredet haben. Mutter-Tochter, aber davon sehen wir halt nichts. Ja, aber das ist schon der Kern der ganzen Sache, ne? Und ich will eigentlich genau das immer wieder sehen und ich bin froh, wenn es immer wieder auftaucht, weil es eigentlich etwas ist, was mich interessiert, was nämlich sonst im Kino nicht so viel behandelt wird. Ich liebe die Gilmore Girls. Ja, und das eigentlich ist genau haben wir hier eigentlich haben wir auch so ein bisschen so ein Gilmore Girl Paar vor uns. Absolut. Was natürlich auch ein Trope ist, was natürlich auch ein Stereotyp ist, aber was Schönes. Ja. 2 starke Frauen, jeder auf ihre eigene Art. Genau. Und Mutter und Tochter, die sich gegenseitig unterstützen, die Tochter vielleicht manchmal ein bisschen zu viel Mutterrolle übernimmt, die Mutter manchmal ein bisschen zu oft Tochterrolle übernimmt, aber gerade in diesem Wechselspiel halt spannende Konstellation. Ja, und deswegen mag ich das auch. Und deswegen mag ich auch Sleeping Through My Fingers an der Stelle, obwohl ich den Song ein bisschen zu balladig finde und ein bisschen, weiß ich nicht. Aber ich habe Respekt vor diesem Song. Haben sie gut gemacht, aber nicht mein Ding. Aber im Film haut es tatsächlich rein und es gibt tatsächlich mal einen emotionalen Moment und ein emotionales Zentrum. Und das kriegen sie hin an der Stelle, finde ich. Ja. Das ist halt einfach zu wenig. Aber das ist, du hast am Anfang sehr weise gesagt, es gibt ein Fokusproblem dieses Films, der mit einem Budget von $52 Millionen absurde 694,6 Millionen Dollar eingenommen hat im Boxoffice. Ist das super geil. Und richtig groß außerhalb von USA war. Ja. In Großbritannien unglaublich gut gelaufen, in Deutschland gut gelaufen. Mm. Und in USA ist jetzt nicht unbedingt das große Aberland, auch wenn man da Aber kennt. Mm. Es ist vor allem, aber ist ein weltweites Phänomen, aber vor allem ein europäisches Phänomen. Ich glaube, näher war Hollywood nie an Bollywood, ne? Es ist auch ein Bollywood-Film, also sehr viel Gesang. Okay. Und sehr bunt und sehr, sehr, sehr schöne Bilder. Also das muss man sagen, irgendwie so, die Bilder sind echt die ganze Zeit schön. Wir haben schöne Farben, wir haben knallig das Ganze. Ja, der Farbtopf ausgerutscht nochmal, muss man sagen. Wow, auf 200 aufgedreht. Es passt aber zu dem Film, ne? Also ich kann nicht nur damit leben, sondern ich glaube, ich will sowas auch sehen, weil das zu der Atmosphäre passt. Wir müssen jetzt aber ganz kurz noch zu eine wichtige Frage in den Raum stellen, weil wir sind schon bei 1,5 Stunden, aber die Frage, die muss noch beantwortet werden. Diese Frage steht nämlich im Raum. Wir haben letzte Woche, als dieser Film uns vorgeschlagen wurde, wurde in einem Nebensatz von der Person, die nicht genannt werden wollte, die uns den Film vorgeschlagen hat, gesagt, naja, der Film, der hat 2008, konnte dann doch nicht so richtig richtig punkten, weil der konnte gegen The Dark Knight nicht anstinken. Dark Knight von Chris Nolan. Der irgendwie hat der so einen Männerfilm und das klappt dann nicht. Da meinte ich, ey, das ist ja wie bei Barbie 2023. Da war doch auch so ein Film von Chris Nolan. Barbenheimer. Juli 2023. Wir haben zum selben Zeit, ich meine, Barbenheimer, wir haben alle haben das Meme mitgekriegt. Genau. Und dann 2008, auch im Juli, The Dark Knight kommt auf Mamma Mia raus. Moment. Und dann habe ich mal recherchiert. Oh Gott, oh Gott. Es gibt eine Reihe. Es gibt eine traurige Hollywood-Geschichte von ambitionierten Regisseurinnen, die einen Film rausbringen und im selben Jahr kommen Filme raus, die ihnen an Boxoffice die Show stehlen oder es zumindest versuchen. 2010, The Kids Are Alright von Lisa Cholodenko. Zur selben Zeit kommt Inception raus. 2012 von Jane Lipsitz, Katy Perry, Part of Me. Großer, von der Kritik gefeierter Dokumentarfilm über Katy Perry. The Dark Knight Rises, im selben Monat, Juli. Ist das nicht alles Chris Nolan auch? Moment. Ja, könnte sein. Beyond the Lights, 2014 von Gina Prince Byford, Interstellar, im Herbst beide. 2017 Wonder Woman, nicht nur von der Regisseurin, nämlich Patty Jenkins, sondern auch eine Frau im Mittelpunkt. Dunkirk, im selben Sommer. Von Chris Nolan. 2020, Mulan von Nicky Caro, das große Disney-Revival. Disney macht Filme mit die Realverfilmung von ihren Zeichentrickfilmen und das ist ihr Film mit einer Frau im Mittelpunkt. Und der wird jetzt auch von einer Frau inszeniert. Tenet, im selben Monat rausgekommen. Zufall. Chris Nolan hasst Frauen. Chris Nolan hat was dagegen, dass ihm Frauen den großen Box-Office-Platz wegnehmen und deswegen platziert er in Jahren, in denen Frauen wichtige Filme über Frauen, für Frauen, mit Frauen bringen, seine testosteronschwangeren Actionkracher. Ich rufe zum Boykott von Chris Nolan auf. Und ich sag jetzt nicht, cancel Chris Nolan. Ich möchte es nicht sagen, aber denk nochmal drüber nach. Und aber 2023 gibt's die große Rache. Da hat Barbie nämlich 50% mehr eingespielt. Ja, Barbie hatte 1,5 Milliarden, während Oppenheimer dieses Dude und Sausage Fest voll abgestunken hat mit nur 970 Millionen Box. Du hast Oppenheimer immer noch nicht gesehen. Nee, natürlich nicht, weil ich verstanden habe, ich will diesen scheiß Sexisten nicht gucken. Ich guck Barbie, ich guck Greta Gerwig. Deswegen haben die ja auch bei den Oscars gar nicht abgeräumt. Oh, Moment. Okay, der Plus Hot Take, ich werde es einmal als Single auskoppeln und mir als Klingelton rausbringen. Wir haben überhaupt nicht darüber geredet, dass sie versucht haben, auch noch ein bisschen Greek Culture mit einzubringen, weil wir es nicht sehen. Ja. Es ist ein bisschen traurig, es gibt nur so in Massenszenen irgendwie Griechen im Hintergrund, ansonsten ist das eine so weiße und so westeuropäische oder westliche Veranstaltung, dass da nichts. Also Diversität kannst du vergessen und vor allem, es spielt auf einer griechischen Insel und dann keine Griechen zu zeigen und keine griechische Kultur und nichts, das ist schon hart. Sie reitet auf einem Esel zur Hochzeitskapelle, das muss genügen. Da habt ihr euren exotischen Anstrich. Ja, und du siehst am Anfang auf dem Boot, wie sie da kommen, wie so ein Fischer seinen Fisch mit diesen Zähnen da zeigt und sie da auf einmal erschrecken. Griechenland ist so schön. Ich war letztes Jahr im Herbst in Griechenland. Oh, okay. Griechenland ist fantastisch. Ich liebe dieses Land. Es ist ein wunderschönes Land, sowohl vom Klima als auch von der Kultur, als auch als Wiege Europas. Ja, und jetzt werden alle sagen, ah nein, aber sie haben doch den Greek Chor, also der griechische Chor. Oh Gott, ja, natürlich. Ja, natürlich haben sie den, das ist der Token, ne? Also das ist so ein bisschen weird. Vor allem, das ist nicht, was mit griechischem Chor gemeint ist. Ja, und man kann dann natürlich irgendwie mit irgendwelchen Tragödie und Komödie und naja, ach, das kannst du alles irgendwie reininterpretieren, aber eigentlich ist es nicht gut gemacht. Also nicht ausreichend. So. Also das ist noch ein kleiner Kritikpunkt, den ich da so habe. Johannes. Ja. Jingle. Das Urteil. Was halten wir von dem Film? Also ich liebe es. Ich komme vollkommen mit allen Schwächen klar. Weil es geht im Film nicht darum, dass du einen konsistenten, dramaturgisch wertvollen Film vor dir hast. Das ist nicht das Wichtige. Das Wichtige ist, dass du Party machst, dass du Leute einlädst. Bitte schaut diesen Film nur mit Freunden und Alkohol. Und wenn ihr keinen Alkohol trinkt, dann einfach mit Freunden, die dich hypen und die dir einfach ein gutes Gefühl geben. Und wo man einfach Spaß haben kann und die Songs mitsingt und einfach ausrastet. Und wenn ihr die Hälfte der Story verpasst, weil ihr so viel Spaß habt, egal. Der Film verliert nicht, weil ihr 10 Minuten verpasst habt. Und das weiß der Film vielleicht auch einfach und sagt, mir doch egal. Ich gehe jetzt einfach zum nächsten Song über. Und es gibt so viele tolle Ideen und so viele tolle Momente. Werft euch einfach da rein und seid nicht so ein Idiot wie Plor, der sich da nicht mitreißen lässt. Also dann muss man sehen, Film, aber mit dem richtigen Setup. Mit dem richtigen Setup, das denke ich schon. Ich glaube, ich wollte diesen Film eigentlich mögen. Und ich kann es, wie gesagt, ich kann es total respektieren. Es gibt wirklich vieles, was man toll finden kann daran. Zum Beispiel eben, dass er diese mittelalten Frauen in den Mittelpunkt stellt. Ja. Dass er insgesamt den weiblichen Blick in den Mittelpunkt stellt. Total toll. Es ist schön, dass es diese Verbeugung vor ABBA gibt, die auch das aufgreift, was die Queer Culture aus ABBA gemacht hat. Nämlich, dass so vieles überinterpretiert wird. Und dann gibt es auch noch so dieses Nicken in diese Richtung eben mit Horny Meryl Streep und mit Gay Colin Firth. Ja. Das finde ich auch total toll. Kann ich auch total respektieren. Ja. Es gibt ganz viel, was an dem Film eigentlich liebenswert ist. Und würde ich ABBA mögen, würde ich die ABBA-Songs mögen, hätte ich wahrscheinlich mit diesem Film einfach mehr Spaß gehabt. Aber so ist es einfach so eine Overdosis an ABBA-Songs. Dass ich in dem Fall wirklich sagen muss, ey, ich sehe es total, das ist ein Film, den du sehen musst, wenn du ABBA-Fans bist. Das ist ein Film, den du sehen musst, wenn du Eurovision Song Contest-Fan bist. Das ist ein Film für sehr viele Menschen. Für mich war es kein Film. Aber ich hatte trotzdem Spaß dabei. Was ein sehr merkwürdiges Urteil ist. Ein sehr, sehr merkwürdiges Urteil. Aber würde ich sagen, dass es ein guter Film ist? Nee. Würde ich auch nicht sagen. Er hat mich zwischenzeitlich genervt. Oh ja, er hat mich an ganz vielen Stellen genervt. Würde ich sagen, ich hatte überhaupt keinen Spaß, das wäre gelungen. Es gab genug Punkte, die Spaß gemacht haben, aber kein Film, den man unbedingt sehen muss, es sei denn, man ist ABBA-Fan. Man ist Eurovision Song Contest-Fan. Weißt du, was ich glaube? Es gibt kaum Filme, die man in jedem Zustand gucken kann. Es gibt Filme, die da muss man in einem bestimmten Mood sein. Wenn du so Antikriegsfilme, da musst du dich drauf einstellen vorher. Du musst dich darauf einstellen, wenn du einen französischen, wenn du Godard siehst. Oder wenn du, ne? Es gibt so in the mood vor bestimmte Filme. Ja. Und egal wie du drauf bist, dieser Film kann einfach immer laufen. Es geht. Das glaube ich nicht. Doch, da bin ich fest überzeugt von. Egal, was gerade in deinem Leben passiert, Nein. du kannst diesen Film anmachen und alles ist schick. Das würde ich doch stark in Frage stellen. Guten Tag. Ihr Kind ist gerade bei einem Verkehrsunfall gestorben. Oh Mann, Plor, das gibt's ja wohl. Ihr Vater wurde verhaftet wegen... Okay, welchen Film willst du gucken, wenn du in dieser Situation... Auf jeden Fall nicht, Mama Mia. Aber welchen Film dann? Wahrscheinlich gar keinen. Ich will heulen. Siehst du. Es geht doch darum, dass man überhaupt einen Film guckt. Pierce Brosnan, wie The Winner Takes It All und wie... nein, das will ich nicht in diesem Moment. Okay, ihr habt meine Erlaubnis, Pierce Brosnan vorzuspulen. Okay, ich würde sagen, auf jeden Fall gucken, geht da raus und habt einfach Spaß und Prost auf Plor, wir können ihm nicht mehr helfen, er ist einfach Prost. Ich bin verloren. Untergang geweiht. Wenn ihr wissen wollt, was Johannes mir, dem Untergehenden, nächste Woche gibt, bleibt noch kurz dran. Ansonsten euch vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Es war mir eine große Freude, vielen Dank Johannes für das Gespräch und vielen Dank. Nicht genannte Person für den Filmvorschlag. Und sorry für alles, was ich gesagt habe. Okay, vielen Dank, Plor, dass du den Film mit mir durchgestanden hast. Und ich liebe diesen Film. Das ist einfach so toll. Ich glaube, Danke. Ich will diesen Film lieben. Das klappt aber nicht. Oh, bitte. Oh Mann, Plor, du musst ihn einfach nochmal sehen. Nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. So, Plor, wir haben da was für dich. Ja, was hast du denn für mich und für unser Publikum? Ich wollte schon immer mal, und jetzt mache ich es endlich wahr, die Truman Show mit dir besprechen. Jim Carrey again. Jim Carrey. Wir haben schon schwierige Geschichten über Jim Carrey gehört. Ich weiß nicht, ob der Jim Carrey von 1998 genauso seltsam und weird ist wie der Jim Carrey, den wir kennengelernt haben, als wir über Man on the Moon. Und der war ja auch irgendwie eher die Zeit, ne? 1999, 2000. Das war so die Zeit, in der Jim Carrey als Schauspieler plötzlich ernst genommen wurde. Ja, und ich glaube, das hier, die Truman Show, ist der Film, wo er am deutlichsten versucht hat zu forcieren, dass er doch bitte als Schauspieler ernst genommen werden möchte. 1998. Truman Show, directed by Peter Weir, sehe ich gerade, aber diesen Namen hört man in dem Zusammenhang selten, sondern man hört den Namen Jim Carrey. Ja, und Peter Weir ist aber tatsächlich ein ziemlich großer Regisseur, der hat einige wirklich gute Filme gemacht. Ja, nämlich, und wir hatten Peter Weir auch schon drin, der hat nämlich Club der Toten Dichter gemacht. Verdammt! Und das habe ich jetzt nicht, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Shame on me. Ein australischer Regisseur, um das noch dazu zu sagen. Wir kennen beide den Film und ich bin sehr gespannt, mit dir drüber zu reden. Schaut euch den Film auch an, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Wir spoilern, wie immer, massiv. Wie immer. Massiv, ja, ja. Und ansonsten, ja, danke für den Vorschlag und ich hoffe, wir hören euch. Ich hoffe, ihr hört uns nächste Woche. Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, muss man sehen. Oh Gott, machen wir das jetzt jedes Mal? Ich fand's grad ziemlich geil. Gut, bis dann. Ciao.